Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Pay-Per-View-Review hier bei wrestling-infos.de. Fällt mir gar nicht so leicht, das so anzumoderieren, wenn wir normalerweise immer den Wochenrückblick hier haben. Jetzt haben wir mal außer der Reihe wieder eine Special-Live-Event-Preview oder Premium-Live-Event. Nee, nicht Preview, sondern Review. Ich komme schon ganz durcheinander mit Premium und Preview und Review. Aber bei besonderen Ereignissen machen wir dann ja tatsächlich auch eine eigene Review. Der SummerSlam gehört natürlich dazu. Das heißt, so natürlich ist es nicht, dass wir es hinkriegen, aber es ist sich tatsächlich ausgegangen. Leicht war es nicht. Dazu wird Chris gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir nehmen jetzt auf, so gegen 11 Uhr am Sonntag, also relativ frisch. Hoffen, dass die Review auch relativ zeitig dann erscheinen kann. Und ja, damit würde ich sagen, ist jeder, glaube ich, im Bilde. Über den SummerSlam muss man nicht mehr viel sagen. Wir haben es in der Preview gemacht. Wir haben in den Wochen davor auch schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, sodass jetzt der Blick auf die Review bleibt. Und ich habe es ja schon gesagt, es war gar nicht so einfach. Eine der beiden Protagonisten hat es sozusagen auf den allerletzten Drücker geschafft. Ich heiße herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wie er überhaupt noch wach sein kann und noch Kräfte hat. Herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Sonntag. Ja, ist sich fast nicht ausgegangen alles. Also ich habe da WrestleMania nach London bringen wollen und die hauen mich alle übers Ohr dort. Also ich könnte die Fluglinie, mit der ich geflogen bin, ordentlich beerdigen. Ich lasse es mal. Aber ich wäre ja schon am Freitag Nacht in München gelandet, aber der Flug wurde 2 Stunden vor Abflug gestrichen. Den Grund kenne ich nicht. Und für alle, die glauben, ja gut, kriegst ein Hotel, kriegst eine Gratis-Umbuchung, hat beides nicht stattgefunden. Ein netter Mann vom Personal in London hat gesagt, hier sind ein paar Nummern. Wir haben keine Hotels, Umbuchung, ja, funktioniert auch nicht. Ruft's hier an und viel Glück. Und dann habe ich mich aufgemacht. Ich habe sämtliche Dinge probiert. Ich wollte sogar nach Wien fliegen, hat auch nicht funktioniert. Und ich sage es mal so, Last-Minute-Tickets, meine Damen und Herren, die sind ordentlich teuer, also 520 Euro, damit ich dann einen Tag später fliegen kann. Glücklicherweise habe ich Familie in London, dort konnte ich übernachten. Was der Rest gemacht hat, weiß ich nicht, aber die Organisation hat da nicht stattgefunden. Also wenn ihr in London seid mal, ja, viel Glück, sage ich mal. Aber ich bin hier und ich habe dann gestern live SummerSlam begonnen, habe es dann nicht geschafft, zu Ende zu schauen, der Rest wurde jetzt um 10.45 Uhr beendet. Das ist also frisch. Ich habe eine spezielle Meinung. Ich bin super gespannt, was du von diesem PLE so hältst. Freue mich richtig drauf, denn ich glaube, obwohl, vielleicht sind wir uns sogar einig, aber es könnte eine sehr spannende und interessante Review werden. Ja, habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich die Show geguckt habe. Und gerade auch, als ich damit fertig war, war mein erster Gedanke, was wird der Chris wohl sagen? Wir haben in der ersten Hälfte so ein kleines bisschen uns ausgetauscht und ist dann aber, als es dann in die zweite Hälfte ging, gelassen, sodass wir hier ja jungfräulich sozusagen aufeinandertreffen und überhaupt nicht wissen, was der andere von dem Event hält. Ich würde, bevor wir in die Matchcard reingehen, weil Chris schon sagte, ja, er sei gespannt, wie ich es denn wohl wahrnehme, ob wir da vielleicht auseinanderliegen oder nicht. Also mein Eindruck ist tatsächlich einmal mehr nicht so einfach zu beschreiben. Denn wenn man sich das Ganze als Showspektakel angeguckt hat, hat es aber auf ganzer Ebene geliefert. Ja, da blieb ja kein Auge trocken in Bezug auf Twists and Turns, in Bezug auf unvorhergesehene oder doch vorhergesehene Ereignisse. Man hat diverse Klischees bis zum Triefen ausgenutzt. Generell fand ich so sehr, hier viel an Action wahrzunehmen war und Storyline Twists and Turns, so wenig war da eigentlich wirklich Überraschendes bei. Man kann sagen, es ist viel passiert, aber eigentlich nicht viel Neues letzten Endes. Trotzdem war es eine riesen knallbunte Show-Effekt-Nummer. Das kann der SummerSlam meines Erachtens auf jeden Fall auf die Habenseite packen. Und auch wenn das natürlich so ein bisschen abgedroschen ist, der Spruch, das meine ich tatsächlich gar nicht negativ. Ich meine es wirklich gut, weil das konnte man wirklich gut weggucken. Ich habe WWE-Shows geguckt, die gingen unglaublich anstrengender wegzugucken. Und ich meine, wir waren hier bei 4 Stunden und wo ich das gerade sage, muss ich mich selbst relativieren, denn ich habe tatsächlich 1-2 Mal gespult. Ich sage auch gleich, wo ich gespult habe. Tatsächlich nicht beim LA Knight Match, aber dazu kommen wir an späterer Stelle. Was hier nicht so gut war, klang eben auch schon, also aus meiner Sicht nicht so gut war, klang auch schon an. Vieles, was passiert ist, war teilweise vorhersehbar. Das muss nichts Schlimmes sein. Gerade was das Comeback von Roman Reigns angeht, da wüsste ich tatsächlich auch gar nicht, wie man es groß viel besser hätte machen sollen. Aber da wird Chris auch noch was natürlich dann zu sagen, wenn wir zum Main Event kommen. Aber hui, teilweise waren üble Botches da. Das ist mir nicht nur bei einem Match aufgefallen, wo die Botchlastigkeit extrem war, aber generell, das war so ein roter Faden diesmal, dass hier einige Unachtsamkeiten waren und teilweise auch bei wirklich matchentscheidenden Szenen diese Unachtsamkeit zutage traten. Und was ich teilweise auch überhaupt nicht verstanden habe und auch im Nachgang jetzt nicht verstehe, vielleicht wird Raw da ein bisschen für Aufklärung sorgen, die Erzählung, also die Storylines, die haben da für mich Wendungen genommen, die ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann. Wir werden darüber sprechen und deswegen, wenn ich den SummerSlam jetzt so wirklich ganz grob zusammengefasst jetzt auf einen Nenner bringen wollte, würde ich sagen, ich kriege es einmal wieder schwer zu greifen. Als Show für sich gesehen fand ich es wirklich gut. Also wenn man später mal irgendwie einen Rückblick sich anguckt, 4-5 Jahre später über diese Show, wird man sagen, boah, da gab es aber viele Twists and Turns und das wird man sich so Highlight-mäßig sehr, sehr gut weg anschauen können. Da habe ich gar keine Bedenken. Also als Show wirklich gut. Aber wenn man das Storyline kontinuierliche Telling sich anguckt, habe ich gewisse Probleme. Was die Botch-Lastigkeit angeht, habe ich auch gewisse Probleme und tatsächlich auch, was die Kommentatorenleistung angeht, habe ich diesmal auch gewisse Probleme, weil das war mir teilweise too forced. Und ich lasse die Katze jetzt auch mal aus dem Sack. Mit Codys Entrance habe ich eigentlich nur Probleme, aber darüber sprechen wir, wenn es soweit ist. Ja, Chris, das waren so meine einleitenden Worte. Ich weiß nicht, so ein kleines vorweggenommenes Fazit. Du hast es ja angesprochen. Wie ist es dir ergangen? Also bei mir, also zunächst mal mein persönliches Problem. Ich habe viel mehr erwartet. Da habe ich dann selbst Pech. Meine Erwartungen wurden definitiv nicht erfüllt. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht ein Jahr oder zwei oder mehr Pause hatte von WWE und da sich gesagt hat, ja gut, okay, SummerSlam, ich schaue einfach mal rein, glaube ich, dass das eine gute Show war. Viele Titelwechsel und ausreichend gutes Wrestling, wobei nicht wirklich etwas, also hier wird es mal Meltzer sicher nicht in den hohen Sternebewertungen sein, davon würde ich mal ausgehen oder ich behaupte es mal. Aber ich denke, du hast es vollkommen richtig zusammengefasst. Storyline-technisch war das wohl die stärkere Phase, beziehungsweise die stärkere Ader dieses Pay-Per-Views. Gleichwohl ich auch überrascht bin, dass man eigentlich so sehr vieles da neu aufgerollt hat. Also beendet wurden Fäden hier jetzt auch, aber ich denke, wir werden da viele Rückmatches sehen und bei einem erwarte ich sogar eine Match-Trilogie. Leider hat mich viel genervt, also da werden wir dann ins Detail gehen. Die Entrance habe ich überhaupt nicht kapiert von Cody. Auch da, weiß nicht, ob ich, das möchte ich nicht vorwegnehmen, aber Arn Anderson, keine Ahnung, das war eine unlogische Promo, dass er Kontakte hat spielen lassen, um Orton und Owens irgendwie zur Hilfe von Cody zu bringen. Ja, danke, die haben mir die letzten Wochen schon geholfen, wurden alle verprügelt. Ja, also so Kleinigkeiten in den einzelnen Matches, da werden wir drüber reden. Aber ich muss sagen, für in Anführungszeichen zweitgrößte Show des Jahres bei WWE, für mich deutlich unter meinen Erwartungen geblieben. Also ich muss sagen, ich kämpfe mit mir, um zu sagen, entweder mittelmäßige Show bis, ja, eigentlich für mich eine enttäuschende Show. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich da meine Laune, wenn wir ein bisschen mehr drüber reden, aber für jemand, und wir müssen das wohl akzeptieren im Moment für uns, wir sind in den Storylines drin, wir sind in den Shows drin und ich glaube, bei dieser speziellen Show war das sicherlich ein Nachteil. Also ich fasse mal zusammen, mein Fazit wäre so mixed und Chris wäre so slightly disappointing, hätte ich so versucht zusammenzufassen. Ja, okay, gehen wir mal rein, denn das war jetzt doch sehr abstrakt und auch natürlich mit dem groben Hammer oder mit dem großen Hammer grobe Stücke rausschlagend formuliert. Versuchen wir es mal Step by Step mit etwas Fleisch zu füllen, dieses Gerippe, das wir gerade aufgestellt haben. Ja, es ging los mit Jelly Roll, der seinen neuen Song performt hat. Ich habe mir das dann gleich, nee, es gefallen, es ging gar nicht los mit Jelly Roll, es ging los mit Hunter, der rauskam und eigentlich nur Hallo gesagt hat und Jelly Roll angekündigt hat. Ja gut, aber es ist immer ganz schön, wenn man dann das Theme hört. Ich habe nur drauf gewartet und natürlich kam es dann wieder auch diese wir sind unwürdig, Unterwerfungsgeste von Teilen der Fans, wo ich nur dachte, heieiei, hoffentlich ploppt da nicht auch noch irgendwas auf. Also immer wenn diese wir sind unwürdig Geste kommt, habe ich das Gefühl, oh je, beschreit es nur, vielleicht kommt ja irgendwas. Dann natürlich, wir haben Hunter Storyline-mäßig sehr häufig gelobt, aber seine Rolle im Vince McMahon-Prozess ist ja nun auch noch nicht in Gänze aufgerollt, also hoffen wir das Beste. Ja, Jelly Roll hat dann seine neue Single performt. Ich habe natürlich nicht bis zum Ende angehört, war aber überrascht, dass sie doch relativ gut ins Ohr ging. Ich habe gleich mal seine Discography angeguckt. Also seine Alben sind dann so, ja, wie soll ich sagen, quiet known in USA, hat glaube ich sogar irgendwie ein oder zwei Platin-Singles. Mal gucken, die könnte auch in die Charts gehen. Ist aber hier nicht das Thema des Podcasts, aber ich habe meiner Chronologenpflicht damit Genüge getan. Gehen wir rein in die Card. Es ging los, nicht mit, was Chris angedacht oder überlegt hätte, was vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen wäre, nicht mit Punk gegen Drew, sondern tatsächlich mit Liv gegen Rhea. Ganz kurz zum Aufbau der Card. Chris meinte, das Match wäre vielleicht so in der Mitte der Card dann so ein bisschen verschenkt. Jetzt war es gefühlt in der Mitte der Card, eher in der gegen Ende des zweiten, so im letzten Drittel vielleicht eher. War, glaube ich, im letzten Drittel. War das drittletzte Match, glaube ich, oder? Ja, ich meine, wobei der Main Event hat irgendwie mit allem so über eine Stunde gedauert. Also, glaube ich, war es richtigerweise von dir gesagt mitten in der Show. Ja, genau. Also von der Match-Ansetzung her war es das fünfte von sieben. Genau. Von der Zeit her war es so in der Mitte einen Tick drüber. Mhm. Trotzdem fand ich den Match-Aufbau irgendwie gut, muss ich sagen. Weil WWE hat New Japan-mäßig aufgebaut, sprich ein Knaller-Match gleich zu Anfang. Das macht New Japan tatsächlich eher nicht. Aber sie haben sich dann sukzessive gesteigert, sodass man dann mit Drew gegen Punk in der als drittletztes Match dann die Rollins Championship, also Gunther gegen Priest als Co-Headliner und als finalen Headliner dann Cody gegen Solo. Also ich fand's gut. Also mir gefällt das, wenn man sukzessive aufbaut und außer der Reihe dann vorher einen vermeintlichen Banger zündet. Fand ich also ganz gut. Ich finde auch so viel, das würde ich mit Chris kurz noch mal kurz auseinander dividieren. Ich fand zum Beispiel Punk gegen Drew ist überhaupt nicht gestorben. Ich fand, das passte eigentlich ganz gut rein vom Aufbau. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Reihenfolge haben sie gut gewählt, finde ich. Ich denke, ich hätte es, wie gesagt, in der Preview habe ich schon angedeutet, ich hätte es nicht so gemacht, aber mir gefällt auch dieser Aufbau. Wenn du dir auch die, denke ich mal, die Titel ansiehst von der Gewichtung, ohne jetzt den Damen irgendwie da respektlos irgendwie entgegenzuwirken, es sollte so sein, dass du ihm die Schwergewichtstitel am Ende der Show hast und so ein Main-Event-Fehde, würde ich sagen, zwischen McIntyre und Punk ohne Titel als quasi drittletztes Match ist auch okay. Und man hat sich, wie du schon richtig gesagt hast, schön nach oben gesteigert. Und dieses System hat man bei WWE, glaube ich, sehr lange nicht gehabt. Also man hat sehr häufig auch mit WWE-Championship-Matches begonnen oder World Heavyweight-Championship-Matches. Ich weiß nicht, ob man bei Backlash sogar mit Cody und AJ gestartet hat. Ich finde es so persönlich auch besser, wobei, glaube ich, viele PLEs sowas nicht hergeben. Also Money in the Bank ist, glaube ich, sowas, wegen den Leitermatches. Hell in a Cell war sowas, wo du, glaube ich, immer mit einem Hell in a Cell gestartet hast oder Elimination Chamber. Aber ich finde, das ist irgendwie so klassisch und das gefällt mir. Und so steigerst du dich und zeigst auch die Gewichtung, glaube ich, der Protagonisten und der Titel. Finde ich auch, gerade beim SummerSlam, also bei den großen Events, wo du eh auf irgendwas hinfieberst, dann passt das schon, denke ich auch. Und das Match, das so das von uns befürchtete Drew-Punk-Schicksal erlitten hat, war für mich tatsächlich Bayley gegen Nia. Das ist wirklich gestorben, das Match. Dazu kommen wir aber, wenn es soweit ist. War für mich ein absoluter Letdown, aber kommen wir, wie gesagt, später zu. Ja, es ging dann eben los mit Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Entrance zuerst von Rhea, die ging los, wurde von Dominik kurz vor Bühnenausgang dann erwartet, in Empfang genommen und Dominik wurde dann auch mitgenommen an den Ring. Die beiden haben wieder versucht, ihr altes Spiel aufzuziehen. Es wirkte von vorne bis hinten irgendwie professionell, will ich mal sagen. Gefühlt habe ich da relativ wenig. Dann kam Liv Morgan raus und hat eigentlich ja, das gemacht, was sie mehr oder weniger immer macht. Das Match selbst ging knappe 16 Minuten. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt rein, jetzt mal nur das Match betrachtet. Das war ja, muss man sagen, war ja ein Storyline-Match, zumindest über weite Strecken. Aber das hätte richtig, richtig gut werden können, finde ich. Also Liv Morgan hat ja teilweise da Spots genommen und sich überhaupt nicht geschont. Rhea schont sich ja sowieso gar nicht. Das war teilweise schon intensiv und stiff. Und ich dachte, boah, lass es ein bisschen fließen. Dann kann das hier locker ein 4-Sterne-Match gehen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so, sag ich mal, positiv überraschend mitnehmen würde. Aber diese Ansätze waren da. Aber sie sind leider dann eben, weil es ein Storyline-Match war und auch nur aus meiner Perspektive, alle anderen mögen das bitte auf jeden Fall auch anders sehen, natürlich. Es ist über diese Ansätze für mich leider nicht richtig hinausgekommen, weil immer, wenn es dann losging mit irgendwas, passierte dann irgendwas. Ja, sei es, dass Rhea sich dann die Schulter ausgekugelt hat und sie sich dann selbst wieder eingerenkt hat. Was man mal bringen kann als Spot, was aber uncool ist, wenn man es dann 2 oder 3 Mal während des Matches macht. Und das war so ein bisschen auch etwas, was das Match geprägt hat, Rheas ausgekugelte Schulter, was mir einfach zu sehr aufgedrückt wurde dann wieder. Hier, guck mal, wie tough Rhea ist, ja. Die kann sich sogar während des Kampfes die Schulter wieder einrenken. Ja, wenn sie es dann 2 Mal macht, dann wird es mir langsam doch ein bisschen zu blöd. Und vor allen Dingen, so toll scheint es ja nicht funktioniert zu haben, weil sie ja dann irgendwie wieder die Schulter dann gesellt hat. Aber ich verstehe, was man mir damit sagen will, aber es war mir dann doch zu sehr in your face, so, guck mal, jetzt schau doch mal, wie tough und so. Ja, ich hab's ja beim ersten Mal schon verstanden. By the way, hätte es auch nicht gebraucht, jeder weiß, wie tough Rhea Ripley ist. So, Dom natürlich wieder Fakt im Match und auch da kann man jetzt drüber streiten, inwiefern das klug oder nicht klug war, um die Intensität, diese Blutfehde zwischen Liv und Rhea noch so ein bisschen zu untermalen, wollte Rhea dann sagen, ach, der Titel und so ist ja auch schön, aber ich will jetzt Liv Morgan bestrafen und wollte ein Steel Chair sich holen und wollte ihn einsetzen. So, sie holt aus, auch sehr schön, sie holt sehr, sehr weit aus, dass Dom den Stuhl auch bitte festhalten kann, hat er auch gemacht. Und dann sagte Dom, hey, Rhea, das solltest du nicht machen, denn wenn du es machst, dann wirst du ja disqualifiziert. Aha, so, das hat Rhea dann irgendwie wohl auch realisiert und hat das dann, Entschuldigung, und hat das dann auch, ob sie es gelassen hat, weiß ich nicht, zumindest hat sie nachgedacht und dann konnte Liv Morgan eine Hinterrücksattacke, einen Kick gegen Rhea bringen, wodurch Rhea angeschlagen und Dominik aus dem Ring flog. Also Rhea angeschlagen war und Dominik aus dem Ring geflogen ist. Und das war dann so ein bisschen ja, der Weg zum Ende gewissermaßen. Ich gehe jetzt mal gleich, also das Match, das habe ich ja schon versucht, so ein bisschen anzudeuten, das kann man sich auf jeden Fall angucken, hätte noch geiler werden können. Aber der Stuhl, den ich eben ansprach, war auch letzten Endes dann wieder dasjenige, was, oder das Foreign Object, das das Match entschieden hat letzten Endes. Denn Dominik hat den Stuhl dann genommen, hat ihn in die Mitte des Ringes gepackt, wohl wissend, dass Liv Morgan jetzt den Oblivion ansetzen würde. Und das ging auch. Und der Oblivion ging direkt auf den Stuhl. So, da war es dann endgültig vorbei. Rhea konnte vorher noch mal auskicken. Da war dann wirklich endgültig vorbei. Und damit war klar, wir haben es ja schon so ein bisschen angeunkt, und es war ja fast schon vor uns auf der Hand liegen, dass Dominik wohl turnen würde. Er hat es dann getan. Was ich, zwei, drei Sachen fand ich hier ziemlich verwirrend. Es sah so aus, dass Liv davon etwas überrascht gewesen zu sein schien. Es sah überhaupt nicht so aus, als ob die beiden sich abgesprochen hätten. Es war offensichtlich eine Entscheidung von Dominik, so Storyline-mäßig, dass er das während des Matches wohl für sich entschied. Konnte er froh sein, dass sie ihren Kuss dann sofort erwidert hat. Sie hätte auch sagen können, geh weg, du Schweinchen, ich habe den Titel verteidigt, du kannst jetzt wieder gehen. Also Glück gehabt, dass sie das gut fand. Sie wirkte offenbar, so habe ich es wahrgenommen, etwas überrascht, während Dominik sagte, ich war von Anfang an mir im Klaren, was hier gespielt wird. Das Zweite, was ich nicht verstanden habe, oder zumindest nicht zwingend verstehen muss, ist, dass Dominik den Stuhlschlag von Rhea gegen Liv unterbunden hat, denn dann wäre Rhea disqualifiziert worden. Liv hätte den Titel auch behalten, hätte auch rumknutschen können mit ihr. Also hat so nicht viel Sinn gemacht. Man kann es natürlich so erklären, dass Dominik die totale Demütigung von Rhea wollte und dann deswegen wollte, dass Rhea durch Dominiks Eingriff verliert. So kann man es dann wieder erklären und dann kaufe ich es natürlich auch. Kann man so machen. Aber es wirkte für mich jetzt nicht in Gänze stringent, aber man kann es, finde ich, so erzählen. Wie gesagt, den Stuhlschlag, den kann man so erklären, wie ich eben sagte, dass Dominik Rhea unbedingt demütigen wollte. Und man kann die Geschichte auch so erzählen, dass jetzt Liv Morgan dann doch noch völlig unverhofft zu ihrem Dominik gekommen ist, obwohl sie offenbar vorher nicht eingeweiht gewesen war. Näheres werden wir vielleicht ja schon Montag erfahren. Ja, damit haben wir die Situation, die Chris und ich schon so ein bisschen herbeigeunkt hatten, die vielleicht aber für alle Beteiligten gut werden könnte, für eine allerdings auch eine große Gefahr. Also für zwei Beteiligte wird es richtig gut sein, nämlich für Liv Morgan und für Dominik. Die sind jetzt beide auf einer Jerry Springer Loveboat Storyline, dürfen jetzt wohl uns ziemlich klar die Heels geben, während Rhea Ripley uns das von allen bejubelte Babyface geben wird. Und da sehe ich, wie gesagt, die gewisse Gefahr. Wir haben es in der Preview auch angesprochen. Rhea als Babyface mag funktionieren. By the way, sie war es eh schon die ganze Zeit. Aber wenn sie jetzt dann immer die Fans abklatscht und sagt, oh, ihr habt mir immer so geholfen und jetzt, wo mich Dominik hintergangen hat, finde ich meinen Halt in euch. Ja, dann schalte ich aber ab. Also das könnte ihr Neckbreaker sein. Und deswegen bin ich da mal gespannt. Also für zwei von drei bin ich safe der Auffassung, dass es gut ist, so wie es gelaufen ist, Storyline-mäßig. Eine begibt sich leider wieder in Gefahr. Was heißt begibt sich? Sie wird durch Storytelling in diese Gefahr geschrieben. Und ja, man könnte es zusammenfassen. Wir haben das bekommen, was wir eigentlich erwartet haben. Wrestlerisch haben die beiden für mich mehr angedeutet, als ich erwartet hatte. Sie durften es aber nicht bringen. Gefahr für Rhea. Safe Haven für Liv und Dom. Das wäre so meine Punchline und nun bin ich sehr auf Chris gespannt. Ja, die Punchline, glaube ich, die kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Ich bin auch etwas enttäuscht, dass man leider der Storyline weichen musste, auch wenn ich es irgendwie nachvollziehen kann. Man hat sehr viel Zeit investiert und wollte das natürlich hier nicht nur zu Ende bringen, sondern den neuen Twist einführen. Von daher werde ich das nicht anprangern. Das wäre für Liv Morgan aber glaube ich, auch sehr wichtig gewesen, ein Match abzuliefern in einer Regentschaft, das auch ordentlich ist. Denn ich glaube, das hat sie bis jetzt noch nicht im Resümee stehen. Und das hat ja definitiv Ansätze geliefert. Ich bin leider überhaupt kein Fan von diesen, ich werde mir die Schulter selbst wieder richten. Ich weiß nicht, ich bin kein Arzt, ich kenne mich da nicht aus, ich habe mir auch die Schulter nie ausgekugelt, keine Ahnung, ob das möglich ist, bei WWE sollte man auch nicht mit der Realität großartig spielen oder jonglieren, aber ich stehe da überhaupt nicht drauf, das ist irgendwie blöd und dass sie es mehrmals macht im Match ist auch Blödsinn, also ja, das ist so ein kleines Thema, das ich hier nicht so gut fand. Match an sich, wie gesagt, die Ansätze waren da, bis man dann eben der Story weichen musste. Und am Ende bekamen wir das, was wir erwartet haben und das darf man halt dann auch nicht anprangern. Ja, ist halt, wie es ist. Ich denke auch, dass Liv offenbar storyline-technisch nicht eingeweiht war und Dominik da sein eigenes Ding gemacht hat. Ob das dem Ganzen hilft jetzt, bin ich gespannt. tatsächlich, ob er jetzt Liv irgendwie hinterher jagt und sie irgendwie erst überzeugt werden muss. Da bin ich auch gespannt. Aber du hast schon recht. Vor allem für Dominik, glaube ich, ist das wieder eine sehr wichtige Geschichte. Als er Ray quasi eine verpasst hat, war das ja der Startschuss für diese großartigen Buhrufe. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass sich das etwas abgedämpft hat. Und jetzt gegen Rhea zu turnen, ist vielleicht so der nächste. Man tankt quasi nach. Und das wird seinem Charakter natürlich super helfen. Die Kommentatoren haben hier probiert, das Ganze zu unterstreichen. Glaube ich, es gab auch den Stinkefinger von Dominik Richtung Fans am Ende. Der Kuss, ja, wie erwartet. Und da wird es natürlich interessant, was man bei Raw weitermacht. Das war auch Teil 1 von der Implosion des Judgment Day. Da werden wir später wohl mehr drüber reden. Aber tatsächlich, unterm Strich würde ich sagen, ist das hier vollkommen okay. Ich bin jetzt kein Fan von dieser Story, aber sie ist konsequent und sie hat in gewissen Teilen noch Sachen gehabt, die mir gefallen haben. Für Rhea ist natürlich jetzt eine große Hürde, die auf sie zukommt. Kann sie das verkaufen? Also natürlich, wenn jetzt Triple H zu ihr hinkommt und ihr das Skript in die Hand drückt und sagt, ja, keine Ahnung, schau, die Fans, die sind deine Freunde, bedank dich brav und streichel den Babys den Kopf, dann haben wir ein Thema. Aber wenn sie es schafft, ein bisschen ein Tweener zu sein, ich denke mal, so ähnlich wie Roman, ja, wobei ich noch nicht weiß, was Roman machen wird, aber macht einfach dein Ding und lass die Fans einfach ihr Ding machen. Ja, man muss das ja nicht forcieren. Und ich hoffe, die WWE macht es nicht, denn damit das super schwierig. Ich denke, hier wartet auch eine Match-Serie. Wie man die Fehde weiterführt, ist natürlich jetzt auch so ein Drahtseilakt. Ja, also Rhea, am Ende, dass sie wütend war, okay, ich hoffe mal, sie wird jetzt nicht Dominik hinterher weinen. Das wäre ziemlich ungut. Aber wenn man es richtig schnürt, glaube ich, könnte man das Ganze schön strecken über das restliche Jahr. Und für Liv, ja, wir haben über die Titelregentschaften schon gesprochen, über ja, die Titelverteidigungen auch gegen Ronda, die leider einfach eine Katastrophe waren. Das hier hat den Ansätzen wirklich gut ausgeschaut. Und irgendwie hätte ich schon Bock auch auf ein richtiges Match der beiden. Ob das die Storyline zulässt, weiß ich nicht. Dominik wird immer ein Thema sein, wird immer eine Rolle spielen, außer man steckt die beiden in einen Steel Cage oder sowas. Wobei auch das hält die WWE nicht ab von Eingriffen. Also ich bin hier einfach zufrieden. Es ist okay. Natürlich ist es so, wenn du etwas erwartest und es kommt, dann ist da jetzt auch die Begeisterung nicht so groß. Das werde ich dann auch im Main Event drüber sprechen. Aber zumindest ist es konsequent und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es wird Leute geben, denen wird das richtig gut gefallen. Ich muss noch überzeugt werden. Also für mich ist es jetzt irgendwie so auserzählt. Aber man könnte neue Twists reinbringen. Wer weiß, vielleicht gründen die ja irgendwie so einen eigenen Stable, Liv und Dominik. Wer weiß, was mit Finn Balor ist. Und Rhea hat jetzt eine Hürde vor sich. Und da bin ich gespannt, wie sie es meistert. Vielleicht findet sie irgendwie diesen einen Weg, wo man als Face, und das super schwierig ist, haben wir, glaube ich, auch mal eine Frage dazu bekommen, wer war eigentlich das richtige, letzte Mal coole Babyface. Sie hat Potenzial mit diesem Gimmick, dass sie ein cooles Babyface wird. Und da bin ich gespannt, wie man das Ganze zu Ende bringt und ob Rhea dann am Ende doch den Titel holt. Also unterm Strich okay, wie gesagt. Ich hätte gern das Match gesehen, tatsächlich. Ja, das hast du schön gesagt. Ich hätte gern das Match gesehen. Ja, das war auch mein Fazit, denn da waren, ich wiederhole mich jetzt zum zweiten oder dritten Mal, da waren einfach wirklich gute Ansätze, die ich so nicht unbedingt erwartet hätte. Also Liv hat gezeigt, dass sie gerne auch mitgehen möchte mit Rhea und dahin gehen kann, wo es weh tut. Jawohl. Das zweite Match hat mich verwirrt zurückgelassen, um es mal so zu sagen. Es ging um die Intercontinental Championship. Es war das Match Braun Breaker gegen Sami Zayn und es lief so, wie ich es mir bei Money in the Bank eigentlich erwartet hätte. Braun Breaker kam raus, Sami Zayn kam raus, das Match ging los, Braun Breaker dominiert. Sami Zayn macht ein, zwei Comebacks. Bron Breakker setzt einen Spear, setzt einen Power Spear, diesen super mega Spear und gewinnt. Random. Sang und klanglos. Ja, nach nicht einmal 6 Minuten war es vorbei. Und ich frage mich, ob WWE uns verarschen will. Denn, nicht böse gemeint, aber was ist da passiert, war mein erster Gedanke. Hat es Money in the Bank nie gegeben? Also, so haben es auch die Kommentatoren tatsächlich versucht, mir zu verkaufen. So, ja, wer soll diesen Mann aufhalten? Er macht einfach seinen Weg und sein Pfad der Zerstörung geht weiter. So, bla, bla, bla. Dieser Mann hat gegen Sami Zayn ein Pay-Per-View vorher clean verloren. Und Sami Zayn, super, gibt ihm Props. Er ist ein Future Hall of Famer. Dieser Mann hat gerade sang- und klanglos ein Intercontinental-Champion verloren. Das hätte alles, wirklich alles, genau einen Pay-Per-View früher gepasst. Entweder du lässt Bron Breakker sehr deutlich da gewinnen, ein Pay-Per-View früher, oder du lässt Bron Breakker und Sami Zayn diesen, in Anführungszeichen, Kampf, den Sami Zayn dann bei Money in the Bank ausgestanden hat und durchgeführt hat, lässt ihn genauso aufziehen und lässt die beiden diesen Kampf genauso aufziehen, vielleicht noch ein bisschen spektakulärer und trotzdem am Bron Breakker gewinnen. Das heißt, Bron Breakker hätte beim Money in the Bank Pay-Per-View niemals verlieren dürfen, nach meinem Dafürhalten. So, und jetzt versucht man, was WWE sehr häufig macht, die Vergangenheit ein Stück weit da zu ignorieren. Offensichtlich gab es da intern irgendwelche Pläne, das mit Bron Breakker hätten wir Money in the Bank vielleicht doch anders machen sollen. Den Titel soll er vielleicht doch haben. Ja, dann machen wir das, was wir immer machen. Wir tun so, als hätte es Money in the Bank nicht gegeben. Und ihre Reporter erzählen jetzt bitte genau das in die Mikros, dass es ein Bron Breakker, ja, der ist ja kaum zu bremsen und wie toll er ist und so weiter und so fort. Also, puh. Also, man muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Aber es wirkt für mich völlig inkonsequent, was hier gelaufen ist. Und es ist immer schwierig, wenn ein vergangenes Event so des Vergessens zugeführt wird. Hätte man das anders gemacht, hätte man gesagt, ja, Bron Breakker hat sich von der Niederlage bei Money in the Bank derart gut erholt, dass er vielleicht etwas übermütig war und jetzt noch fokussierter ist und bla, wäre manches gut gewesen. Auch dann wäre nicht alles gut gewesen für mich tatsächlich, weil der Zacken, der ist nun mal aus der Krone gebrochen, so habe ich, glaube ich, in der Preview gesagt. Ich habe ein ganz komisches Gefühl bei diesem Match. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Es verwirrt mich jetzt, dass Bron Breakker kurz und knackig diesen IC-Titel gewonnen hat. Für mich ist, wenn so ein kleines Kind eine Sandburg baut und dann kommt ein Erwachsener und trampelt die kaputt und das Kind baut sie wieder auf und sie ist nicht ganz so hübsch, dann ist sie eben nicht mehr so toll, wie sie mal war. Also man kriegt dann diese zerstörte Sandburg nicht mehr so toll wieder hin, wie sie eben mal war. Auch wenn man uns erzählen will, es ist das erste Mal jetzt, dass die Sandburg gebaut wurde. Und diese Sandburg heißt Bron Breakker. Und irgendwie komme ich mit ihr noch nicht so richtig klar. Ich weiß nicht, Chris, wie geht's dir? Das sind dann die Momente, von denen ich spreche, wo ich sehr gerne einfach fragen wollen würde, warum man das verschoben hat. Ja? Wenn man selbst versucht, sich zusammenreimen, ja, vielleicht, ich glaube, das hast du irgendwie angedeutet, vielleicht die SummerSlam der größere, das ist die größere Show, um ihn seinen ersten Titel gewinnen zu lassen. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, wir haben nicht umsonst uns lustig gemacht über diese zweitgrößte Show-Geschichte. Ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass WWE voll und ganz auf den SummerSlam baut. Sie können theoretisch, glaube ich, jeden Pay-Per-View mit so einer Riesenhalle füllen. Das ist, es geht ja um die Matchcard. Du kannst Bad Blood theoretisch auch in diesem Stadion stattfinden lassen. Von daher würde ich diese Ausrede irgendwie nicht gelten lassen. Und ich finde, es hat hier auch gezeigt, warum ich damals so enttäuscht war, dass man das gelöst hat. Denn der Impact ist halt irgendwie tot. Also ich habe das in der Preview mir auch gedacht, ja, wer gewinnt jetzt? Ist eigentlich egal. Und ich denke auch, die Fans in der Halle haben es nicht so gekauft. Weiß nicht, das war dann nach 5 Minuten vorbei. Und alles, was man Monate aufgebaut hat, sowohl mit Sami als auch mit Braun, wurde mit diesem Money in the Bank Match einfach kaputtgeschlagen. Du hast ja mit Sami auch super brav aufgebaut, du hast ihm ja wirklich viele, viele große Siege gegeben, also auch gemeinsam mit Kevin Owens hat man ja bei Mania 39 ein riesen Main-Event bekommen gegen die Usos, vermeintlich bestes Tag-Team in der Geschichte der WWE. Und dann hat man ihn gleichzeitig wieder zu einem großen Sieg gegen Gunther gebuckt. Also eigentlich viele, viele Siege und ein riesen, riesen Push. Und du hast auch gemerkt, die Fans sind dabei, bekommt riesen Pop. Und auf der anderen Seite baust du auch mit Bron Breakker eine schöne Streak auf. Bin ich übrigens auch enttäuscht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob viele Leute irgendwie Fans von gewissen Streaks sind. Jetzt mal nicht Taker, sondern so Goldberg. Ich finde, es hätte ihm gepasst, wenn du ihm so, weiß nicht, mal die ersten 100 Matches gewinnen lässt, wie auch immer man das macht, mit House-Shows oder nicht. Dann hast du halt auch etwas, wo du irgendwann sagen kannst, okay, das ist jetzt mittlerweile so groß, kann ihn jemand besiegen? Und du kannst ihn ja auch von großen Titeln fernhalten, ist ja nicht so schlimm. Vor allem, du hast die World Heavyweight Championship, die du da wunderbar dafür benutzen kannst. Und ich finde, beides hat man irgendwie mit Money in the Bank kaputt gemacht, denn das muss halt alles einfach reversed sein. Braun muss bei Money in the Bank gewinnen, dann strahlt die Krone und hier muss er ihn in 5 Minuten squashen, um das Ganze zu unterstreichen, dass er wirklich eine Threat ist. Für mich hat das hier leider echt überhaupt keinen Impact. Das Match war nicht gut, finde ich tatsächlich. Ich fand das Match sehr enttäuschend, underwhelming, ja. Jetzt nicht falsch verstehen, also ich habe da jetzt nicht großartig viel Botches erkannt, ich habe da ein Match gesehen, wo wahrscheinlich auch diese heutige Zeit ein Problem darstellt, das hast du halt jeden Tag, ist egal, ich kann auf X gehen, Twitter und mir Speed anschauen, das ist halt nur 2 Minuten kürzer mit einem Zeitlimit und ich werde dieses Match bekommen, wahrscheinlich sogar bessere, das ist halt irgendwie ich möchte nicht sagen traurige Erkenntnis, aber einfach eine Welt, in der wir leben, weiß nicht, sind wahrscheinlich so erste Weltprobleme im Wrestling bezogen. Aber sie haben halt, man wird sich halt nie dran erinnern. Es gab auch nicht irgendwie so ein super Spear. Diesen Spear hat der Veron immer gezeigt. Also wo du dich einfach an irgendetwas erinnerst. Das hier werde ich super schnell vergessen und frage mich, warum irgendwie ja, das nicht einmal bei Money in the Bank stattgefunden hat. Stichwort in Vergessenheit geraten. Auch ein Markenzeichen von Triple H war es, dass das eben nicht passiert. Also er ist ja ein großer Fan von Long-Term Booking, lässt uns auch nicht vergessen, was bei gewissen Storylines passiert ist. Und deswegen ist das hier eine unlogische Anomalie. Keine Ahnung, was den beiden hier irgendwie auch passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihnen Zeit gestrichen wurde. Denn irgendwie, wenn man sich das Ganze hier anschaut, matchtechnisch, haben die halt wirklich ordentlich eingebüßt. Und ob es da irgendwelche Gründe dafür gab, weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht großartig drauf eingehen. Aber für mich die erste Enttäuschung der Show. Denn für Braun ein cooler Sieg, auch ein netter Titel. Ich glaube auch, dass Steiner da war in dieser Legends Lounge, die irgendwie ziemlich traurig ausgeschaut hat. Aber ja, schauen wir es uns an gern. Ich möchte dem Ganzen irgendwie auch eine Chance geben. Gleichwohl, ohne jetzt irgendwie gierig zu sein auf den Schulterklopfer oder ich habe es euch ja gesagt. Darum geht es mir nicht. Ich hätte einfach super gern gewusst, warum man gewartet hat. Denn es macht einen Unterschied. Es ist jetzt nicht so, übertreib nicht. Es ist nur eine Niederlage. Ich finde, in dem Fall macht es einen großen Unterschied. Denn das hier, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch da aus einem Stuhl oder Bett oder Sofa aufgesprungen ist, wow, man, was für ein Sieg, was für ein Match, oh, let's go. Ich habe mir, das war ein Freecount und ich so, ja, okay, mal sehen. Und das darf es eigentlich nicht sein beim SummerSlam und bei einem, ja, solch Titel, der mittlerweile eigentlich wieder da ist, wo er vor Gunther war. Und das ging relativ schnell, leider. Ja, also, es wäre vieles in Ordnung gewesen, wenn du dir einfach Money in the Bank gespart hättest. Du hättest das Match bei Money in the Bank nicht bringen dürfen. So. Und wenn es dann genau so gekommen wäre, dann wäre es auch jetzt, wie es jetzt gekommen ist, dann wäre es ja auch ein Statement gewesen. Das hätte ja, hui. Sami Zayn, ja, der gegen Gunther da bei Mania gewonnen und ihn niedergerungen hat und seitdem auch Titelverteidigung und immer wieder aufgestanden und so weiter. Und jetzt hier so, oh, what an upset, ja. Aber jetzt denke ich ja, toll, tolle Sache auch. Und schön, aber. Na ja, kommen wir zu dem für mich zumindest persönlichen Highlight der Show. Also tatsächlich auch wrestlerisch, aber da will ich gar nicht, darum geht es mir gar nicht. Es geht war um das Match um die United States Championship, LA Knight gegen Logan Paul. Aber es geht tatsächlich um etwas, was Chris und ich in der Preview ja angedroht haben und was wir jetzt tatsächlich wahr machen wollen. Ich bin nämlich während des heutigen Morgens tatsächlich zur Tanke meines Vertrauens gefahren und habe mir einen Prime Hydration Drink gekauft. Es ist die Marke Ice Pop. Als ich dann gesehen habe, was drin ist, habe ich mich schon im Grab umgedreht, weil irgendwie Kokoszeug drin und Kokos in Drinks ist immer so eine Sache. Aber nicht nur ich habe mir einen geholt. Chris, du hast auch einen vor dir, habe ich gehört. Ja, ich habe Ice Pop auch. Also ach Gott, wir, auch? Ja, wir, hätten wir uns vielleicht absprechen Red müssen. Red, White and Blue oder was? Genau. Aber aus England, sagtest du, ne? Genau, das hier ist frisch aus London. Okay, meiner ist frisch aus Deutschland. Ich habe mal geguckt. Hier läuft das Ganze so unter Nutrition, Hydration, Drink mit viel Vitamin und so weiter. Also es ist viel drin. Ich gucke mal rauf. Also es ist kein Zucker drin tatsächlich. Unter 0,5 Gramm Zucker. Mhm. Es ist sonst nichts drin, also kein Fett, sonst auch nichts. Keine Proteine. Kein Salz, es ist ein bisschen Vitamin E drin, ein bisschen Vitamin B6, B12, Kalium und Magnesium. In Deutschland ist der Gehalt von Koffein 0,0 tatsächlich, was ich gehört habe. Ich habe auch hier jetzt nichts gefunden auf der Dings. Während in Amerika ja mit 200 das Ding dreimal so koffeinhaltig ist wie ein Red Bull und sechsmal so koffeinhaltig wie eine Cola. Wie ist es denn in England? Ist da Koffein drin? Hast du das verifizieren können oder hast du gar nicht geschaut? Dieses hier hat die genau gleichen Werte wie deines. Also auch kein Koffein. Ist genau. Merkwürdig. Ja, dann würde ich sagen, wir haben ja gesagt, einmal müssen wir es probieren. Ich habe ihn jetzt geöffnet. Ich schnupper mal dran. Oh, also das Schnuppern ist schon hardcore, muss ich sagen. Oh ja, der Geruch ist nicht mal so, ja, also ich finde den jetzt nicht so einladend. Erfrischend chemisch, muss man gestehen. Ja. Mal gucken, wie der Geschmack ist. Ja. Ja, schmeckt so, wie es riecht, würde ich sagen. Also. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt einstufe. Es ist okay. So ein bisschen wie Gatorade hatten wir früher in den 90ern. Das schmeckt so ein bisschen wie das, aber. Ja. Okay, also diese Drinks gibt es ja wie Sand am Meer, wo jetzt irgendwie toll Vitamine drin sind und so und auch ja schon mit Koffein gibt es das ja auch von diversen Sorten. Okay, aber in Amerika war das Ding ja richtig Kult oder ist es wohl immer noch? Ich habe keine Ahnung. Und da auch wohl wegen des Koffeingehalts. Und hier in Deutschland und Österreich ist es wohl Kult, keine Ahnung. Aber es schmeckt nicht so scheiße, wie ich dachte, muss ich sagen. Nee, es ist okay. Es ist okay. Der Nachgeschmack ist intensiver als am Anfang. Wenn man den ersten Schluck nimmt, dann ist es fast geschmackslos, finde ich. Ja, aber ich nehme gleich noch einen Schluck, weil. Ja, ich kann verstehen, warum die Kitties das so gut finden. Also. Aber es ist jetzt kein Energy Drink und es ist auch irgendwie, also ich wüsste nicht, wie ich es einstufe. Also es ist auch kein Soft Drink wie die Klassiker, also Cola, nee, so ein Sprite. Hydration Drink, so nach dem Sport, wenn du irgendwie da wieder Vitamine dir zuführen willst oder so ein Schrott. Also davon gibt es ja auch Millionen mittlerweile, aber eben teilweise auch mit Koffein. Ich habe die auch mal eine Zeit lang getrunken, aber ja. Okay, haben wir Prime jetzt auch hinter uns und ob ich mir jetzt noch einen zweiten kaufe, muss man mal abwarten. Aber wollten wir das ja mal probiert haben und wir haben gesagt, wenn, dann machen wir es dann auch jetzt hier on air. Okay, ich mache mal auf Influencer. Ja, wie ist es euch ergangen, als ihr euren ersten Prime getrunken habt? Schreibt's in die Kommentare. Was machen eigentlich jetzt Influencer? Influencer würden doch jetzt erstmal sagen, hallo, Herr Logan Paul, in meiner Show trinke ich dein Produkt, gib mir viel Geld und gib mir ein Skript, was ich sagen soll. Liebe Grüße, dein Influencer, MWD. So haben wir eigentlich versagt, Chris, ne? Wir hätten mal bei Herrn Paul anfragen sollen und sagen, hier, Big Wrestling Podcast in Germany und so, give us money and Prime, so ungefähr. Leider haben wir versagt, haben selbst Geld. By the way, viel Geld ausgegeben. Ich habe, also kein Scheiß, bei der Tank habe ich 3,60 dafür bezahlt. Alte Taube. Was hat es denn in England gekostet? Das würde mich auch interessieren. 2 Pfund oder was? Es waren bei mir 2 Pfund und 39. Fuck! Entschuldigung für dieses Kraftwort. Aber das ist ja, was ist denn der Wechselkurs jetzt für ein Pfund? Das sind ja was hier, 4 Euro ja. Locker, ja, ja, oder ja, ja. Alter. Also ja. Es ist sehr, sehr pricey. Ja, pricey and spicy. Und damit kommen wir zum nächsten Match. Es ging nämlich auch gewürzt hoch her zwischen LA Knight und Logan Paul. Denn nicht nur Prime ist da und Logan Paul ist da, auch Platzpatron Kelly war mal wieder da. Ich habe mich ganz doll gefreut. Er hat sich als Security Guard getarnt beim Entrance von Logan Paul. Hat sich dann aber doch relativ schnell als Platzpatron Maschinenpistolen Kelly zu verstehen gegeben, zu erkennen gegeben und ist dann auch mit Logan Paul zum Ring. Sollte später noch relevant werden, diese Geschichte. Ja, LA Knight kam auch mit so einem Hammer-Automobil, das auch einen Prime-Werbeschriftzug hatte, was an diesem Abend hatte keinen Werbeschriftzug und hat dann auch gleich mal die Fahrerscheibe auf der linken Seite mal zerstört und gesagt, so, jetzt habe ich deinen Wagen kaputt gemacht, jetzt nehme ich dir den Titel weg und dann gehe ich nach Hause. Wunderbar. Was mir gerade so einfällt, ich glaube, ich habe während des SummerSlams insgesamt 3 Energy- oder Brause-Werbung gesehen. Für diesen Prime-Drink, dann für diesen C4-Official-Energy-Drink, dann hat Seamus in eine Zitrone gebissen für irgendeinen merkwürdigen Brause-Scheiß und Wodka-Werbung habe ich auch noch wahrgenommen. Alte Taube, also wenn du WWE guckst, hast du aber kein Problem, deine Getränke da dir reinzuzwirbeln. Ja, das war also nur nebenbei. Ja, das Match. Es war wirklich gut. Ich muss das ganz deutlich sagen. Ich war ja vorher doch sehr reserviert, weil ja Logan Paul und haben wir jetzt oft genug gesehen, wie er das macht. Und da kommt so ein bisschen Repeat. Und LA Knight, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt da, dass er auch mal was gewinnen darf. Ist das nicht vielleicht schon zu spät? Und was soll denn da jetzt im Ring passieren? Und ich finde, das, was ich im Vorfeld befürchtet habe, dass ich es vermissen könnte, habe ich hier gefühlt. Richtiges, gutes Wrestling. Beide haben es wirklich gut gemacht. Ich fand, Logan Paul hat seinen Job sehr, sehr stark gemacht. War für mich irgendwie, vielleicht rede ich es mir auch nur ein, keine Ahnung, aber es wirkte für mich irgendwie fresher. Es hat besser gematcht, es floss gut, die Fans waren drin, LA Knight war sowieso so over wie, also, wir haben es schon gesagt, seine Kurve geht ja wieder nach oben, Overness-mäßig. Es war ein Riesenpop, den er bekommen hat, als sein Theme-Song erklang. Und ja, richtig, richtig gutes Match. Also toller Fluss. Finish-Phase war dann so eine Sache. Logan Paul hat sich dann von Spritzpistolen Kelly die seinen Eisenschlagring reichen lassen. Den hatte er an einer Kette um den Hals. Hatte dann auch ewig lange gebraucht, bis er diesen Schlagring dann eingesetzt hat. LA Knight hat ihn von außen versucht, in den Ring reinzuziehen. 50 Mal hätte Logan Paul zuschlagen können. Er hat sich den Augenblick ausgesucht, wo der Ref fast schon geguckt hatte. Aber egal, LA Knight hat voll ein mitbekommen. Trotzdem konnte er auskicken, was ich durchaus beachtenswert fand. Und hat dann tatsächlich nach dem BFT den Titel geholt. Es ist jetzt also passiert, LA Knight bekommt den Titel. Man kann jetzt drüber streiten, ob das zu spät ist. Man kann drüber streiten, ob das jetzt ein guter Run wird. Aber ich lasse es auf mich zukommen, denn Match war gut, sein Momentum geht auch wieder nach oben. Er hat sich's verdient. Mein Cup of Tea ist das mit LA Knight immer noch nicht, aber das war eben mit ihm so nicht geplant vom WWE-Management. Er war ja als Valet da teilweise eingeplant. Und das ist jetzt alles zu seinen Gunsten ausgegangen. Logan Paul braucht den Titel jetzt, glaube ich, wirklich im Moment überhaupt nicht. Der wird, wenn irgendwas passieren wird, wird er da schon wieder Mittel und Wege finden, dass man ihn in die Shows reinschreibt. Und ja, für mich wirklich die positive Überraschung der Show, Chris. Ja, das erste Highlight für mich der Show, einfach weil hier für mich man im Wrestling gesehen einfach diese gewissen Kleinigkeiten richtig macht. Also man hat einen LA Knight, den bei dem die Kurve hin und her gegangen ist, aber man muss sagen, die Fans in der Halle haben ihn echt nie irgendwie im Stich gelassen. Also der Pop war meistens sehr laut, ein bisschen gab es ein paar Wochen, wo es verstummt ist. Also ich erinnere mich auch Richtung King of the Ring, dass wir irgendwie auf ihn sogar vergessen haben. Und da habe ich schon gedacht, puha, also das wird ein langer Weg zurück. Aber ich denke, WWE erkennt das, was sie in ihm haben. Im Moment ist er auf einem Höhepunkt, die Fans sind dabei und du hast genug Titel, um quasi da irgendwie das Ganze zu melken und auch die Fans glücklich zu stimmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Er hatte seinen hohen Moment gegen Roman Reigns. Für diese Kategorie reicht es nicht, aber allemal für einen United States Champion Titel, der für mich einfach genau richtig eingesetzt wurde mit einem Mann wie Logan Paul. Ja. Wir haben über das Mainstream schon gesprochen. WWE hat sich da einiges wahrscheinlich auch abgeholt. Das ist in Ordnung, aber es hat sich abgenutzt. Ja. Zwei Titelverteidigungen sind ein Stückchen zu wenig, würde ich mal behaupten, für eine, weiß nicht, 250-Tages-Regentschaft, keine Ahnung. Und man hat es auch kurz und knackig gehalten. Und hier, finde ich, hat man wieder, das gab es in den letzten Matches zwar auch, aber ich muss hier wieder die Athletik von Logan Paul irgendwie hervorheben. Also dieser Springboard Moonsault nach draußen, das war ein Gedicht, muss ich sagen. Gab auch einen Brainbuster vom obersten Seil von LA Knight gegen Logan Paul. Das sah sehr fies aus. Also die Highspots gab es auch da wieder. Der übliche Eingriff, erneut auch mit dem Machine Gun Kelly. Der hat sich hoffentlich backstage von Kevin Owens ferngehalten. Also alles in allem eine saubere Geschichte und für mich auch sehr weit oben im Ranking des besten Matches der Show. Ich weiß nicht, ob ich es diesem Match gebe, mal schauen. Aber sie haben ihre Zeit gut genutzt. Ich denke, sie haben auch wahrscheinlich ein bisschen einen Cut bekommen, haben es aber dafür umso besser genutzt als zum Beispiel die Intercontinental Championship. Hier waren die Fans auch drin und du hast halt mit LA Knight jemanden, der es bei den Fans geschafft hat, overzukommen. Also tatsächlich, wenn wir über Sami Zayn sprechen, so over er ist, vielleicht in Saudi-Arabien, so over ist LA Knight fast überall. Also ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Pop bei Sami Zayn gehört oder gespürt. LA Knight holt sich die wirklich am Maßband ab und das ist zu applaudieren. Und ich kenne den Mann nicht persönlich, aber dennoch gönne ich es ihm. Also ich denke, das ist auch einer dieser Fälle, die sehr... Das ist eine Rarität, ja, von Maximum Male Models, ein Gimmick, das überhaupt nicht zu ihm passt, sich so hoch zu schrauben, in einem Alter, ohne dass ich jetzt sage, das ist alt, aber wrestling-technisch ist man da ja schon zu spät dran, war ja im Main Event von Saudi-Arabien und ist jetzt United States Champion und ich denke, das wird ihm und dem Titel gut tun und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie man diese Regentschaft angeht. Wirklich sehr gespannt, denn ein Champion, der auch Vollzeit da ist, wird auch viele Promos halten müssen und ich muss sagen, seine Promos sind gut, aber sie dürfen nicht jede Woche stattfinden, denn es ist irgendwie auch nicht zeitgemäß, es ist einfach zu Hype, es ist für mich zu immer, let me talk here, ja, mach seine Matches, lass ihn auch gerne mal Wochen aussetzen. Und dann kann er meinetwegen ein, zweimal in einer Fehde so eine Promo halten. Aber es ist für mich eine zu hohe Abnutzungsgefahr, denn am Ende ist der Inhalt immer der gleiche. Und dann wird sich das ziemlich schnell, glaube ich, für mich langweilig anfühlen. Aber ich denke, man hat ja alles richtig gemacht und hat, denke ich, in beiden Fällen den richtigen Zeitpunkt gewählt, nämlich für den Titelverlust von Logan Paul und den Titelgewinn von LA Knight. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, welche Art von Regentschaft wir sehen. Wird es eher eine, an die man sich erinnert, wie von Bobby Lashley damals, oder eher eine zum Vergessen, also so wie Damian Priests United States Regentschaft, die einfach da war. Ja? Da bin ich dann sehr gespannt, welchen Weg man einschlagen wird. Ja, also für LA Knight ist das Jahr 2024 ja richtig, richtig gut bis jetzt. Ne? Also Mania-Match, also Mania-Match überhaupt zu haben, ist ja schon was. Gewonnen auch noch und jetzt SummerSlam-Match gewonnen und US-Gürtel schon nicht schlecht. Und die Regentschaft wird, glaube ich, deswegen bei LA Knight, also man weiß ja nie genau, wie es kommt, ne, aber deswegen schon etwas, ja, erinnerungswürdiger als die von Damian Priest, weil er einfach viel reden wird, weil er over sein wird und das wird schon irgendwie gehen, aber du hast schon recht, die Abnutzungsgefahr, die sehe ich ja auch, aber die sehe ich bei ihm schon länger und sie war ja auch da, aber irgendwie hat er sich da auch rausgezogen aus diesem Sumpf und bei Cody sehe ich sie sowieso, aber da bin ich ja nun schon seit 2,5 Jahren mittlerweile eines Besseren belehrt worden. Kommen wir zum nächsten Match. WWE Women's Championship. Nia Jax gegen Bayley. Boah, also hier war vieles schwierig, finde ich. Es ging schon los mit der Entrance. Nicht von Nia, da war alles in bester Ordnung. Aber für mich zumindest, Chris, du grätsch mich weg, wenn du da Veto hast. Aber Bayley, boah, no reaction. Wirklich gar nicht. Und es wundert uns ja nun auch nicht. Immer wenn das Theme kommt, denke ich, oh ja, jetzt fängt das gute Theme an und ich weiß, es wird natürlich dann abbrechen und in irgendeinen Brei übergehen. Manche von euch finden das ja gut. Chris und ich kommen damit überhaupt nicht klar. Die Fans lässt es jedenfalls kalt. Bayley war da und die Reaktionen waren höflich formuliert verhalten, um es mal so zu sagen. Das ist ein Problem. So, was ich mittlerweile irgendwie ganz cool finde, dieses Einblenden von irgendwelchen Statistiken da, so Highlight-Stats, das fand ich eigentlich ganz cool. 5-mal hat Nia Jax gegen Bayley gewonnen und 4-mal verloren. Das heißt, sie geht hier als Favorit in das Match. Und so. Das fand ich irgendwie ganz süß, solche Sachen einzublenden. Auch die SummerSlam-Statistiken genau. Von den jeweiligen, das fand ich auch sehr cool. Das ist sowas, da würden Nerds jetzt sonst bei Wikipedia nachgucken und Nerd meine ich in keiner Weise negativ behaftet das Wort. Und so, ja, das ist ja nice to know. Ja, hätte man jetzt nicht gebraucht, aber da hat man schon schlimmere Sachen gesehen, wie, ja, ist auch bei WWE. Ja, danke schön, danke für die Statistik. So, und dann ging das Match los. Und es ging tatsächlich eine halbe Minute sogar länger als LA Knight gegen Logan Paul. Aber es fühlte sich 1000-mal länger an. Und es ist auch, finde ich, nicht so wirklich viel Positives passiert und vor allen Dingen ist viel gebotscht worden. Also, ich ringe mit den Worten wirklich tatsächlich. Also, Nia Jax hat sich ja nur im Ring verbessert und sie hat auch hier versucht, ein ordentliches Match zu machen. Aber es war keins. Es war kein Fluss drin. Es war eine sehr hohe, lass mich auch schon, Botch-Lastigkeit. Natürlich in erster Linie von Nia Jax. Und sie hatten die Fans auch überhaupt nicht mitgenommen. Das war dann auch so ein bisschen so, hier Stinky Face hat sie tatsächlich gemacht. Mehrfach sogar. Zumindest hat sie mit ihrem Hintern mehrfach gearbeitet. So richtig Angst hatte ich bekommen, als sie dann da in die Ringecke gehüpft ist, wo Bayley da in der Ringecke lag und sie mit Anlauf da reingeknallt. Das war nun Gott sei Dank sowas von daneben gehüpft, dass da so viel Luft zwischen war. Dann wusste ich, okay, da kann jetzt wirklich nichts passieren. Aber naja, Jax weiß man ja nie so genau. Also da kam so ein bisschen so die Angst durch, die ich bei den alten Nia Jax-Matches hatte. Und es hat mich von vorne bis hinten nicht mitgenommen. Ab Minute 11 kam dann auch noch Tiffany Stratton, deutete einen Cash-In an, hüpft auf den Apron, fuchtelt wie eine Irre, kriegt von Bayley aufs Maul und dadurch wird die Finisher-Phase eingeleitet. Klar, du hast Bayley einmal sogar aus dem Annihilator auskicken lassen, was genauso cool wie unglaubwürdig ist unter uns, aber danach war dann eben Schluss, weil diese Ablenkung hat Bayley so aus dem Konzept gebracht, dass Nia Jax, ich glaube, 2 Slams, dann 2 Annihilators, wenn ich es recht erinnere, oder war es nur einer, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall waren es 2 verschiedene. Ich weiß nicht, ob sie beim Finisher noch 2 gemacht hat, oder ich glaube, es waren 2 sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall war es dann vorbei. Und ich war heilfroh, als es vorbei war. Denn das Match war nicht gut, Bayleys Regentschaft war nicht gut. Baileys Leistung in diesem Match war bemüht. Also sie hat ja körperlich da einiges rausgehauen. Ja? Also sie hat ja auch da versucht, Nia Jax dann da hochzuheben und sie zu slammen. Das war ja alles okay. Aber doll war hier für mich tatsächlich gar nichts. Es war eine Enttäuschung. Und ja, Chris, da weiß ich wirklich. Siehst du, ich ringe wirklich mit mir. Yeah. Vielleicht kannst du mehr dazu sagen. Ja, also ich denke, auch hier kulminiert ein bisschen das Problem, was wir angedeutet haben. Aber wir haben den Ganzen, glaube ich, eine faire Chance gegeben. Ich habe mich erinnert an das Match von Nia Jax gegen Becky Lynch bei einer Raw-Ausgabe vor ein paar Monaten. Das hat mir richtig gut gefallen. Es war auch kürzer, es war, glaube ich, 9 Minuten. Aber ich finde, hier sah vieles nicht so gut aus. Also der Power Slam von Bayley gegen Nia, der war sehr gut. Also das war eine ordentliche Krafteinheit. Und Nia hat sich auch nicht geschont. Also diese Leg Drops und alles, das wird für den unteren Rücken kein Spaß sein. Aber es tut mir so leid für sie, denn das war immer alles eigentlich eine saubere Geschichte. Die Rückkehr, King Queen of the Ring, ich habe das alles gekauft, ja. Leider kulminiert es dann mit einem Match, das ein Problem hat, nämlich ein Champion, der für mich eingerostet ist. Also Bayley ist noch immer fantastisch, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mich an kein gutes Bayley-Match jetzt erinnern. Das gegen Io Sky bei Mania war okay. Ja, aber es hatte nicht den Impact. Zum Beispiel, wenn ich Charlotte Flairs, wenn es so einen Wrestling-Katalog gäbe, dann hätte ich einen Riesenkatalog von Charlotte zum Beispiel. Super viele Matches, an die ich mich erinnere. Bei Bayley, dieser Katalog endet mit den Golden Role Models. Ja? Seitdem hat mir nichts wirklich gut gefallen. Ja? Und dann kommt so eine Regentschaft, also es hat ja schon bei der Entrance angefangen, das war super unangenehm, wie sie dann die Leute versucht zu animieren. Also davon reden wir ja die ganze Zeit, dass das einfach ein absoluter Neckbreaker ist, wenn du turnst und keine große Geschichte hast, kein großes Gimmick. Was fängt man damit an? Ihr Gimmick ist genauso wie ihr Theme-Song, ja. Es ist ein Brei. Niemand weiß, was man mit ihr anfangen soll. Sie sagt, sie ist nicht mehr die von NXT. Ja, vielleicht solltest du wieder zurück zu der von NXT. Das war wenigstens ein Gimmick. Das hier ist einfach langweilig. Und ich muss sagen, dass man das von Bayley sagt, nach so einer starken Regentschaft, nach Role Models und Damage Control, ist schon unglaublich. Und ich denke, da hat auch Nia Jax davon leider jetzt nicht profitiert. Die Harmonie war nicht da. Und auch wenn es bemüht war von Bayley, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, sie ist wirklich eingerostet. Die braucht eine Pause, eine riesen, fette, lange Pause und einen Plan. Denn das ist Verschwendung. Sie ist ja noch sehr jung und sie ist in allen Belangen gut, aber geh nach Hause und pitch irgendwas Triple H, irgendetwas, was einfach Sinn und Verstand hat. Das hier ist einfach Woche von Woche wahrscheinlich gebookt worden. Und niemand hat eine Ahnung, wer hier überhaupt irgendeine Rolle einnimmt. Und die Fans sind auch verwirrt und wissen nicht, was man damit anfangen soll. Und das ist sehr schade auch für Nia Jax. Ohne Scheiß, da möchte ich irgendwie das unterstreichen. Das ist ein gutes Comeback gewesen. Und dieser Titelgewinn war halt jetzt irgendwie sehr glanzlos. Ja? Ich habe schon vergessen, dass es hier um einen Titel ging. Mal sehen, vielleicht kann sie es irgendwie gemeinsam mit Tiffany ein bisschen anheben. Ich glaube einfach, es wird allein schon durch Tiffany und Nia eine andere Regentschaft, eine, die etwas mehr Sinn hat. Denn Bayley hat den Titel irgendwie bei sich gehabt, fast ähnlich wie Sami Zayn irgendwie. Es ist wirklich für mich zwei gleiche Regentschaften, das ist irre. Und gemeinsam mit Tiffany hast du halt jemanden, der hat jetzt auch einen hübschen neuen Koffer, das, was ich verlangt habe. Und es wird irgendwie wahrscheinlich ein paar Ansätze geben, wo man vielleicht auch was andeutet. Und dann wird das allein schon deswegen einfach etwas interessanter, ja. Ich sage nicht, dass man Wrestling neu revolutioniert mit Nia Jax und Tiffany Stratton, aber Bayley hat wirklich, ich glaube, das war die unterste Stufe im Wrestling. Ich bin einfach da, ich mache mein Ding und schau mal, wie lange ich das Ding halten darf. Ich bin, wie gesagt, bei Tiffany auch, also das Booking bei ihr finde ich nicht so gut. Das hier sah halt auch irgendwie dämlich aus, ja. Aber wir wissen mittlerweile, wie Money in the Bank Sieger dargestellt werden. Deswegen ist es einfach nur ein Geduldsspiel. Und irgendwann wird sie ihn eincashen, hoffentlich erfolgreich. Und dann wird sich das zeigen. Aber das ist schon viel zu weit in die Zukunft gedacht. Im Moment die unmittelbare Zukunft ist Nia Jax mit diesem Women's-Titel. Und ich hoffe, dass man einfach eine Gegnerin bekommt, die, so blöd es klingt, einfach nicht eingerostet ist. Die einfach etwas hat. Sogar, ich glaube, Mia Yim würde jetzt ein besseres Match als Nia Jax rausholen. Und das meine ich ernst, ja. Also undankbar für Nia, finde ich, auch wenn sie hier auch versagt hat, muss man sagen. Aber das war einfach von Anfang an auch ein Match, auf das ich mich überhaupt nicht gefreut habe. Ich hatte auch von Anfang an gar keine Lust. Als das angekündigt wurde, war ich so, boah, ich fühle das gerade gar nicht, ja. Und am Ende habe ich eben das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich überhaupt nichts. Und deswegen, ich bin tatsächlich gespannt, was Bayley macht. Ich glaube nicht, dass sie in eine Pause geht. Dafür ist das Business hier, glaube ich, zu wichtig. Aber was mich interessieren würde, ist, ob sie selbst zufrieden ist im Moment. Ob sie happy ist mit dieser Darstellung. Ich meine, sie war Women's Champion, geil. Aber das hier war eine Regentschaft, boah. Also wenn du mich in einem Jahr fragst, wer da Champion war, no chance, dass ich das weiß. Das wird mir nie einfallen. Das ist so eine Regentschaft, die zum Vergessen ist. Also ich suche nach Vergleichen nach einer Regentschaft, die ähnlich langweilig und belanglos war wie diese hier. Und für einen Superstar wie Bayley, dass man das geschafft hat, ist fast eigentlich auch eine Trophäe wert. Also da muss man, glaube ich, müssen alle Protagonisten in den Spiegel schauen und sagen, wir waren beim SummerSlam, das ist der zweitwichtigste Titel in der Frauenliga. Wir haben versagt, Leute. Das hier, an das wird sich niemand erinnern. Nächste Woche wird sich schon niemand daran erinnern. Also ich glaube auch, dass die Regentschaft von Naya besser wird. Allein deswegen, weil hier Regentschaften meistens besser sind und die polarisieren eben, da kriegst du einfacher Reaktionen gezogen von den Fans. Außerdem hat sie mit Tiffy da jetzt eine gute Protagonistin an ihrer Seite, die, also ist ja klar, wie die Dynamik gehen wird, ja, du teast sie ihn mal nicht an, ich denke mal auch, sie wird ihn irgendwann auch durchziehen gegen Nia Jax, also sie wird gegen Nia Jax eincashen. Denke ich mal, ziemlich sicher. Und das wäre auch dann ganz gut, weil je weniger Pay-Per-View-Matches mit Nia Jax wir kriegen, desto besser. Und deswegen, also nochmal, ich möchte nochmal betonen, dass sie sich wirklich verbessert hat in jeder Hinsicht. Aber das war jetzt wieder nicht so doll, finde ich. Da hat man gesehen, wo es dann an ihr oder wo die Defizite eben bei ihr sind. Und sie ist jetzt nur auch 40, das wird dann alles jetzt nicht besser im Alter. Also mal abwarten. Ja, Bayley, du sagtest, sie ist noch jung, 35 geworden vor ein paar Wochen. Ja, also ihr Gimmick war ja offenbar, so wie ich es verstanden habe, dass der gereiften, geläuterten Langweiler-Tussi, in Anführungszeichen. Also sie wollte wirklich, das ist ja so, wenn man irgendwie in die Jahre kommt, da will man zeigen, dass man jetzt intellektuell gereift ist und auch im Hier und Jetzt lebt und so. Aber das ist meistens einfach nicht spannend, gerade im Profi-Wrestling. Völlig uninteressant. Und bei Bayley fehlt es an Facetten. Man hat vor lauter, ich bin so gereift, Leute, seht aber, wie gereift ich bin, wie ein guter Wein, hat man ganz vergessen, dass man ihr doch irgendwie auch eine interessante Story vielleicht hätte geben sollen. Besser gesagt, irgendein Gimmick, weil das war ja nicht mal wirklich ein Gimmick. Also da war vieles problematisch und es wäre tatsächlich vielleicht gar nicht so blöd, ach, was weiß ich, was blöd wäre. Also sie braucht vielleicht doch Sascha Banks an ihrer Seite, um völlig durchzustarten. Nee, braucht sie nicht. Sie war ja mit Damage Control auch überragend, aber das hat Chris auch schon mehrfach gesagt. Sie braucht offensichtlich jemanden, mit dem sie interagieren kann. Und da hat sie ja nun wirklich überragend performt, aber das wollen wir nicht wieder alles aufleben lassen. Kommen wir zu einem nächsten Match, mit dem ich große Probleme hatte in mancherlei Hinsicht. Manches war wieder großartig. Also man kann so ein bisschen sagen, es war so ähnlich wie der Opener, nur in Bezug auf die Jungs. Es gab großartige Ansätze und es gab, finde ich, auch so viel Schrott in diesem Match. Ich rede von Drew McIntyre gegen CM Punk, Special Guest Referee Seth Rollins. Und genau da beginnt das Drama. Wir haben es in der Preview gesagt, das könnte etwas sein, was das Match interessanter macht. Es könnte etwas sein, was das Match gnadenlos runterzieht. Für mich hat Rollins das Match runtergezogen. Und zwar fast die ganze Zeit. Es ging los, dass er überhaupt erstmal einen eigenen Entrance bekommen hat. Das war natürlich zu erwarten. Ja, dafür ist er zu groß und dann soll er auch einen Entrance kriegen. So, da habe ich erstmal natürlich, wie sich's gehört, vorgespult. Weil das gucke ich mir sicherlich nicht mehr an, wenn Rollins da an den Ring kommt. Als ich sein Outfit gesehen habe, wollte ich gleich weiterspulen. Also, er war so eine Mischung zwischen, einerseits sah er so ein bisschen aus wie Shawn Michaels, als er mal Special Guest Referee war, fand ich. Und das hat unser Marco sehr schön in den Text, in den Live-Bericht geschrieben. Sah er andererseits aus wie ein Boy Background-Tänzer von NSYNC, so ungefähr. Und genau diese Mischung zwischen Shawn Michaels und Background-Sänger von NSYNC hat uns Seth Rollins hier gegeben. Da glitzerte ja alles, nicht nur das WWE-Logo, muss man sagen. Und die ja, Outfit-Ring-Referee-Weste war auch natürlich an den Armen wieder abgeschnitten, damit wir das auch sehen. Ist ja auch völlig in Ordnung. So, also eigene Entrance, interessante Ring-Outfits, das kennen wir von Rollins. Dann kamen die beiden anderen Protagonisten mit Drew und Punk. Und als sie dann im Ring waren, musste Rollins erstmal versuchen, das Ganze zu schlichten. Hat das dann auch versucht, richtig wichtig aufzuziehen. So, hey, oh, mein Ring, meine Regeln und jetzt reißt euch mal zusammen und bitte hier professionell und so. Und kaum ging das Match los, hat Rollins gefühlt alles durchgehen lassen, hat seine Schuhe zugebunden, hat mal hier und da geguckt, hat applaudiert bei fiesen Sachen. Wenn der eine am Boden lag, hat er gesagt, komm, mach ihn fertig, du hast ihn doch genauso, wie ich ihn hasse. Lag der andere am Boden, hat er das genau zum anderen gesagt. Also Rollins sollte hier so der Architekt, ja, architektmäßig wie früher, wollte er die beiden gegeneinander ausspielen. Kann ich ja irgendwo verstehen, aber es wirkte für mich so selbst darstellend, das Ganze, und auch nicht konsequent. Dann hat Drew hat dann einen Stuhl genommen und sagte zu Punk, pass auf, Punk, dreh dich einfach um, lass es passieren und dann zähl bis drei. Du hast doch sowieso hier nichts gemacht, so nach dem Motto. So, und dann dreht sich Rollins auch um. Drew holt aus und Rollins wie ein Irrer nimmt ihm den Stuhl weg. Wo ich dachte, toll, jetzt auf einmal wirst du hier zum großartigen Verfechter von Recht und Ordnung. Glaubt dir doch keiner. Nee, so war es auch nicht. Rollins hat gesagt, pass mal auf, ich lasse mir von dir hier gar nichts sagen. Ja, ich bin der, der sagt, wo es lang geht. Also wieder Profilneurose. Also es ging Rollins hier gar nicht darum, dass Drew Punk vielleicht verletzen könnte oder ordentlich einen mitgibt. Es ging darum, dass Drew doch bitte Rollins nicht zu sagen hat, was dieser zu machen hat. Boah, ich wirklich fürchterlich. So, dann, aufs Wrestlerische gehe ich auch noch ein. Dann gab es nach zweimal Anteasen tatsächlich den Go-to-Sleep gegen Drew. Er lag im Ring. Und dann sollte bitte Rollins zählen. Rollins kam dann irgendwann auch da reingeslidet, hat angefangen zu zählen, aber Drew konnte auskicken. Das rief Punk auf den Plan und sagte, was ist denn mit dir los? Du hast eine Aufgabe und die Aufgabe besteht darin, dass du bis drei zählen sollst. Kriegst du das nicht hin? So, dann hat Rollins zurückgelabert. Vorher hatte, glaube ich, auch schon Punk das Armbändchen an Rollins Handgelenk gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es da reingekommen ist. Hat Drew es da angesteckt oder hat Rollins es da angesteckt, weil Drew es verloren hat? Ich weiß es gar nicht so genau. Seth hat es einfach aufgehoben von dem Ring. Er hat es aufgehoben, genau. Drew hat es verloren, Seth hat es aufgehoben und dann an seinen Arm selber. Da dachte irgendwie Punk, hey, was hast du mit dem Armband hier vor? Und dann Rollins, ah, nee, war ja gar nicht so gemein. Egal, Punk hat dann die Schnauze voll und hat erstmal ein GTS gegen Rollins angesetzt. Für mich der Move des Abends. Ja, das erste Mal, dass ich mich in diesem Match überhaupt über irgendwas gefreut hatte, weil Rollins einen mitgekriegt hat. So, auf jeden Fall, so ging das dann. Ja, also Rollins war hier eigentlich leider der Faktor, der immer irgendwie das Match geprägt hat. Sei es, dass er Sachen hat durchgehen lassen und sich diebisch drüber gefreut hat, wie die beiden sich dann da die Köpfe einschlagen. Sei es, dass er dann mal einen Stuhl aus der Hand genommen hat. Sei es, dass er dies gemacht hat. Sei es, dass er das gemacht hat. Sei es, dass er mal ausgenockt wurde. Also Rollins hat für mich genervt von Anfang bis Ende. Das macht auch, finde ich, die meines Erachtens vorhandenen Ansätze dieses Matches, die auch da waren, ein Stück weit problematisch. Punk hat tatsächlich ein Punk-Match hier gemacht, über weite Strecken. Das war das, was man von ihm früher kannte. Nicht mehr ganz so intensiv natürlich, aber es war über weite Strecken doch ziemlich ähnlich. Er hat seine Moves aus dem Ring gebracht, er hat viel gebrawlt, es ging relativ stiff zu Werke und Drew ist das natürlich mitgegangen. Und das wurde nachher wirklich so ein hatte Ansätze eines Slugfest. Das hätte noch ein bisschen so weitergehen können und wenn Rollins nicht genervt hätte, hätte das auch ein richtig gutes Match werden können. So ist es für mich, wie beim Opener, so, dass es über diese Ansätze leider nicht hinausging und von Rollins auch arg zerstückelt wurde, was Matchfluss angeht. Was nach dem Match passierte, fand ich aber irgendwie wieder ziemlich cool, muss ich sagen, denn die Reporter in erbärmlicher Weise sagten, oh, Punk ist wieder einmal Opfer seines Temperaments geworden und deswegen konnte Drew erst einen Low Blow austeilen, dann den Claymore Kick raushauen und der hat gereicht, um Punk zu schlagen. Rollins zählte durch bis drei, Punk hat verloren und Drew hat dann, finde ich, wirklich so großartig reagiert. Er hat Punk angeguckt, hat ihm das Armbändchen, das Punk vorher Rollins weggenommen hat, dann Punk wieder weggenommen, an sein Handgelenk gepackt, ist geküsst, Punk verachtend angeguckt, hat sich aufgestellt, hat seinen Fuß auf Punks Brust gelegt, ist dann gegangen, hat dann quasi mit beiden Fußsohlen nochmal Dreck auf Punk sozusagen im gepackt und dann war es das. Also Drew Selling hier überragend, muss man sagen, wirklich großartig. Der Matchausgang, dass Drew gewinnt, hat mich vollkommen überrascht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es tatsächlich richtig gut, jetzt so rückblickend vom Gefühl. Es fühlt sich einfach nach was an. Punk hat verloren, Drew ist nochmal eine Etage jetzt größer geworden. Also das ist schon mal nicht schlecht. Das Blöde ist, ich habe es in der Preview gesagt, eigentlich hätte die Fehde schon länger vorbei sein sollen. Der SummerSlam kommt fast schon zu spät. Aber jetzt muss das Ganze weitergehen. Geht ja gar nicht anders. Und leider Gottes, auch das habe ich befürchtet, ist jetzt auch noch Rollins drin und es schreit nach Triple Threat. Gut, Triple Threat wird gut werden, da habe ich gar keine Bedenken. Aber so sehr das hier, und so komme ich auf meine einleitenden Ausführungen zurück, so sehr das hier großes Spektakel war, ja, so sehr das hier für Showfreunde sicherlich sehr abwechslungsreich und interessant war, so merkwürdig fand ich es, insbesondere weil Rollins für mich von Anfang bis Ende hier genervt hat. Ich weiß nicht, ich habe das nur zu Chris während des Matches geschrieben, weil ich dachte, er wäre schon weiter als ich. Er war da aber irgendwie hinter mir, was die Match-Anguck-Situation angeht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, Chris, wie du es wahrgenommen hast. Ja, erneut muss ich eine Entschuldigung Richtung WE-Universe ausschicken. Ich stimme dir 1 Million Mal zu. Also, sorry, da müssen wir anders machen, Chris. Die nächsten Matches kriegst du jetzt, weil ich habe jetzt, das ist ja doof, weil die nächsten Matches, Chris, das sind auch die Main Matches, die gehören dir. Also das ist, damit das irgendwie ein bisschen gerecht jetzt hier wieder wird. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Die Sache ist die, Seth Rollins, ich denke mal, wir packen ihn wahrscheinlich schon etwas strenger an als wahrscheinlich die Wrestling-Welt. Im Nachhinein, in ein paar Jahren, muss sich das jemand hier alles nochmal neu anhören und es dann neu analysieren, wenn Rollins dann irgendwie in der Hall of Fame ist oder was auch immer, die Karriere beendet hat, um zu wissen, ob wir vielleicht recht hatten oder nicht. Aber die Sache, die, glaube ich, hier jeder die hier jeder irgendwie auch evident gesehen hat, ist, das hat hier überhaupt nicht gepasst. Du hast eine absolute Blutfehde zwischen McIntyre und Punk. Das ist auch eine sehr gute Fehde. Ein bisschen hat man sich zeitlich verkalkuliert. Aber alles in allem, zumindest empfinde ich, das ist es eine der besseren Fäden. Und hat mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ob da jetzt mein CM Punk-Fanhut aufgesetzt ist oder nicht, unabhängig davon, der Mann ist over. Und McIntyre ist für mich in einer absoluten Goldphase. Ich muss sagen, McIntyre-Aktie, da habe ich gut investiert, kann ich mir ein Haus davon kaufen. Aber Rollins hat einfach abgelenkt. Ich habe vergessen, während des Matches, was hier eigentlich wirklich schon gemacht wurde, was sie sich angetan haben. Und ich finde es auch total unlogisch, wie er sich verändert hat vom Match. Er kommt rein und verhindert, dass die mehr aufeinander einprügeln als bis 5. Und dann gehen sie raus und ihm ist alles egal. Und er will so cool sein und hahaha, schau jetzt, ich bin so ein Ringrichter, die können machen, was sie wollen. Das ist total unlogisch, das fand ich überhaupt nicht cool, das war dumm. Was ebenfalls dumm war, dass er sich irgendwie aufgegeilt hat drauf, dass die sich so super verprügelt haben Und dann hat er ständig die Seiten gewechselt und irgendwann war er so auf CM Punks Seite und hat ihm geholfen, indem er den Stuhl von McIntyre irgendwie nicht, also abgenommen hat. Es hat sich unlogisch verhalten. Das ist für, es hätte ihm egal sein müssen. Er muss ja beide hassen. Vor allem Punk hat ihm gescrewt um die World Heavyweight Championship. Also, ich weiß, was die WWE hier wollte. Und ich glaube fast, dass es in Amerika funktioniert, wo Leute dann sagen, ha, wie cool ist denn der? Schau, was er gemacht hat. Das ist für mich eine Katastrophe gewesen. Er hat das Match für mich zerstört. Denn, wenn es mal Wrestling gab, war es ein gutes Match. McIntyre mit seiner Stiffness, der muss sagen, der hat einen super stiffen, ein super stiffes Moveset, wo ich aber persönlich glaube, dass der richtig safe ist. Und Punk hat mich überrascht. Also er hat viel eingesteckt. Er hat super viel eingesteckt. Also die Bumps, die er genommen hat, waren sehr intensiv und sie waren auch zahlreich. Und er selbst konnte mitgehen. Also man hat schon gesehen, ich glaube, er hat schon gepustet. Aber der Mann ist 45 und seine Schedule ist nicht umsonst. Ein Match jedes halbe Jahr. Aber trotzdem war ich dahingehend sehr happy. Er sieht auch frisch und gesund aus. Also er sieht auch so aus wie bei der Survivor Series, als er zurückgekommen ist. Denn ich finde, dass sein Weg bei AEW, da hat man gemerkt, dass er einfach verletzt und müde wird. Weil einfach, ich glaube, sein Körper macht das einfach nicht mit. Und WWE macht das, glaube ich, in der Hinsicht sehr gut. Aber zurück zum Match. Was ich gut fand, war auch die Geschichte am Ende. Also das, was McIntyre macht, ist absolut pures Gold. Und er hat natürlich angedeutet, dass das Ganze weitergeht. Das wird Punk nicht auf sich sitzen lassen. Dass man das Armband involviert, finde ich in Ordnung. Normalerweise, glaube ich, nervt mich sowas. Aber ich denke, dass man hier uns gut verklickern konnte, warum das so wichtig ist, dieses Armband. Ja? Von daher ist das okay. Und auch das Finish finde ich okay. Und ich finde auch okay, dass McIntyre gewinnt. Denn er hat jetzt so sehr viel verloren. Und ich glaube, dass CM Punk mittlerweile in einer Randy Orton-Bubble ist. Es ist ziemlich egal, ob er gewinnt oder verliert. Deswegen, ich bin einfach irgendwie angefressen, dass man Seth Rollins zum Special Guest Referee gemacht hat, gleichwohl in Klammer gesetzt, es macht irgendwo Sinn, storyline-technisch, aber Leute, wieso musste das Spotlight so auf ihn sein? Vor allem das Spotlight war auf ihn und er schreit Punk an und sagt, ja, es geht nicht mehr um dich. Wo ich mir denke, Alter, es ging jetzt 17 Minuten nur um dich, Rollins. Also schade, weil man hat hier uns einfach vergessen lassen, was eigentlich hier los ist. Denn zwei Typen, die sich absolut hassen. Und am Ende hat Rollins das Ganze irgendwie ad absurdum geführt, hat sich darüber lustig gemacht und ist sich seiner Linie nie treu geblieben. Also für mich war das irgendwie ein Totalausfall von Seth Rollins. Unabhängig davon, ob ich ihn jetzt irgendwie mag oder nicht. Das hat auch nichts mehr mit dem coolen Architect zu tun, den ich gut fand. Das ist einfach ein Dude, der irgendwie... Er hat wahrscheinlich Gold gefunden mit einem Gimmick, das bei den Fans funktioniert. Warum auch immer. Ja? Aber ähnlich wie du, ich kann die Entrances nicht mehr. Ich hab das sofort vorgespult. Und ich kann dieses Lachen nicht mehr, ich kann dieses Drehen nicht. Also der hat ja auch diese Revcam gehabt. Als die Revcam sich gedreht hat, ist mir schwindelig geworden. Ich hasse das. Also furchtbar. Von daher, um abschließend zu sagen, Triple Threat, das wird ein starkes Match, wenn es dazu kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man McIntyre und Punk irgendwie in eine Zelle knallt bei Bad Blood. Es fehlt halt irgendwie so, um was es geht. Vielleicht macht man ein Number One Contendership Match draus. Aber natürlich trägt sich das von alleine, denn sie haben eine gute Geschichte. Die Promo-Duelle werden ziemlich intensiv. Auf die freue ich mich natürlich, wenn Rollins nicht die ganze Zeit einfach nur lacht. Von daher sehe ich da natürlich auch Positives. Aber ich bin irgendwie angefressen, dass man hier einfach die beiden nicht hat machen lassen. Denn, ach, das war irgendwie dann Verschwendung. Wenn du das Ganze irgendwie ins Lächerliche ziehst mit deinem Rollins, der irgendwie sagt, ja, ich bind mir die Schuhe, wie witzig ist das eigentlich? Dann bin ich raus. Und deswegen auch hier Enttäuschung. Denn das hier, ähnlich wie Opener, hast du richtig erkannt, man, es wäre ein verdammt gutes Match gewesen. Es wäre super stiff gewesen. Und du hättest natürlich ein bisschen ein paar Sachen einbauen müssen. Wenn es ein Special Guest Referee ist, kommst du da nicht herum. Aber das war viel zu viel. Das war unglaublich, wie oft und wie intensiv er uns aufgedrückt wurde. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich kapiere es nicht. Und dahingehend strahlt hier große Enttäuschung aus mir heraus. Ja, du hast es, finde ich, sehr, sehr schön gesagt. wir kommen hier aus einer Blutfehde zwischen Drew und Punk eigentlich. Und das Match erzählt die Geschichte von Rollins, wie er die beiden versucht zu veralbern. Er verarscht sie. Geht einfach nicht. Also das kannst du nicht machen. Gut, man hat es jetzt gemacht und mal gucken, wie es dann mit einem Triple Threat oder so wird. Aber das ist natürlich auch ein bisschen undankbar, denn Chris und ich sind eh in Bezug auf unseren guten Rollins schon länger nicht mehr so gut zu sprechen. Das ist natürlich Wasser auf den Mühlen von wirklich allen, die mit Rollins so ihre Probleme haben. Die werden dadurch jetzt natürlich sicherlich nicht kleiner, diese Probleme. Ja, Chris, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt hier die ersten 4 Matches gemacht und ich denke, jetzt, wo es Richtung Main Events geht, wenn du magst, bekommst du sie. Ja, sehr gern, vielen Dank. Super. Bin ich persönlich auch gespannt eigentlich, vor allem beim Main Event, auf deine Meinung. Doch, es gab erstmal den Co-Main Event World Heavyweight Championship und im Vorfeld haben wir schon sehr viel drüber gesprochen, vor allem über das Gimmick von Gunther. Gott sei Dank, hier haben wir davon jetzt nicht so viel irgendwie mitbekommen. Es ist noch immer der Ring-General, der reingekommen ist und er hat auch in Ring-General-Manier geworkt. Damien Priest, auch Stock Rising, um es mal im Englischen zu sagen, in einer Regentschaft, die mir immer besser gefallen hat. Und ich nehme es auch vorweg, ich bin irgendwie auch enttäuscht, dass die zu Ende gegangen ist tatsächlich. Priest haben wir auch schon angesprochen mit Judgment Day involviert gewesen. Der erste Teil ist implodiert im Opener und hier gab es dann den zweiten Teil. Das Match an sich, 16,5 Minuten, nicht so gut, finde ich, wie die letzten beiden von Damien Priest, was irre ist tatsächlich. Es war das klassische Gunther-Match, es war super stiff, sehr viele Chops. Die haben wirklich, es war ein Brawl und hin und wieder haben sie dann ein paar Aktionen ausgepackt. Es wurde auch aus Finishern ausgekickt. Und man hat gemerkt, dass man mit Damien Priest jemanden hat, wo man immer mehr etabliert hat, dass er halt einen langen Weg hinter sich hat und diesen Titel sich hart erarbeitet hat. Und ich denke, man hat es leider zu spät irgendwie geschafft, glaube ich, das bei den Fans auch rüberzubringen. Denn ich denke, der Mann ist bei den Fans tatsächlich sogar als Face Over gekommen. Und das ist super schwer, haben wir ja schon angesprochen. Von daher, ich möchte nicht sagen, dass mich das Match irgendwie so ein bisschen kalt gelassen hat, aber es hat mich ein bisschen kalt gelassen. Verstehe mich nicht falsch, es war ein gutes Match. Aber ich denke, bei mir zumindest haben diese letzten Wochen bei Gunther einfach irgendwie was gemacht. Das hat super wehgetan, diese Promos. Und da nimmst du ihn dann auch nicht so ernst und denkst dir, ja, okay, also weiß ich nicht. Dennoch, ich möchte den beiden natürlich nichts wegnehmen, sind super hart zu Werk gegangen. Und am Ende gab es dann die Situation, dass Finn Balor herauskam und wollte ihn unterstützen, hat ihm nochmal Mut zugesprochen, das hat auch irgendwie halbwegs funktioniert und South of Heaven ging durch. Gunther hat sich ja ein bisschen näher zum Seil gelegt, Priest hat nochmal nachgelegt, ihn nochmal umgedreht und da hat man schon gemerkt, ja gut, okay, da passiert gleich was. Und Finn Balor hat dann das Bein von Gunther auf das, ich glaube, mittlere Seil gelegt und Priest hat davon zunächst nichts mitbekommen. Und auch eine neue Instanz in Triple H's Ära, die Superstars ignorieren die Wiederholung auf dem großen Titan-Thron nicht. Und da hat auch Priest erkannt, ich wurde gerade von meinem besten Freund gescrewt. Ich persönlich bin mit mir noch nicht einig, ob ich die nächste Sequenz gut fand, denn Priest hat sich jetzt super hart natürlich auf Finn Balor konzentriert. Und das hat für mich auch Gunthers Sieg dann etwas geschmälert. Denn eigentlich hat er fast verloren durch den South of Heaven. Ich weiß nicht, ob er ausgekickt hat, wohl nicht. Priest hat sich eigentlich nur noch auf Finn Balor konzentriert. Der erste Sleeper hat auch nicht funktioniert. Und er hat eigentlich mehrfach die Hilfe von Finn Balor gebraucht. Einen Mann, der sich mehr damit beschäftigt hat, als Creep an Liv Morgan heranzumachen. Als großartig Matches zu gewinnen im Ring. Von daher verstehe ich, dass man dadurch Priest ein bisschen schützt, aber die letzten 3 Wochen inklusive SummerSlam waren für Gunther für mich super hart. Und der Titel steht ihm. Ich freue mich auch für ihn. Ich freue mich auf jeden Fall, um zu sehen, was man daraus macht. Denn das Potenzial hier ist super gut. Das ist so groß. Und der Titel steht ihm. Als er ihn aufgesetzt hat oder um die Hüften gelegt hat, das hat gepasst. Und was jetzt natürlich passiert, da können wir dann gerne in Diskussion treten, wenn du dann auch deine Meinung über das Match... Also ich bin hier, ich weiß nicht, sternemäßig müssen wir schauen. Also wir haben jetzt die anderen Matches nicht hergenommen. 3,5 für mich, 3,5 Sterne, sage ich jetzt mal einfach mal heraus. Und mit einem Sleeper ging es dann zu Ende. Gunther ist neuer World Heavyweight Champion und Damian Priest wird jetzt wohl in eine Fehde mit Finn Balor gehen. Long-Term Booking, Money in the Bank, vor einem Jahr gab es das umgedrehte, da hat Priest Balor unabsichtlich das Match gekostet. Könnte man auffassen, dass Balor jetzt damit lange Probleme hatte. Der Judgment Day ist implodiert, können wir auch ein bisschen drüber reden. War am Ende auch irgendwie so ein Comedy-Stable mit Ansätzen, die ganz cool waren. Sie haben Raw lange getragen, also hat es eigentlich für alle Sinn gemacht, muss man sagen. Also Edge hat ihnen, glaube ich, auf jeden Fall eine Karriere gespendet. Aber ich bleibe irgendwie trotzdem bei mir. Für Damien Priests Regentschaft ist er gerade erst warm geworden und ich denke, seine Matches waren einfach für mich irgendwie spannend. Sie hatten einen gewissen Bereich von, okay, hier kann vielleicht irgendwie auch was anderes passieren. Sein Moveset hat er auch schön variiert, ja, bis auf den South of Heaven natürlich. Von daher kann man sagen, ist für die World Heavyweight Championship wohl die beste Regentschaft, gibt natürlich nicht viele. Und ich bleibe jetzt einfach mal vorsichtig optimistisch bei Gunther und hoffe, dass man das einfach jetzt irgendwie random ausgepackt hat und er einfach wieder zurückkommt zu diesem Mann, der nicht viel Worte verliert, hin und wieder die Leute auf Deutsch beschimpft und diesen stiffen Weg weitergeht. Ich meine, seine Brust ist aufgeplatzt, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, tatsächlich. Habe gar nicht gewusst, dass das so irgendwie möglich ist. Natürlich, wenn du dich schneidest, aber die ist ja wirklich aufgeplatzt durch die Chops und hat auch ein cooles Visual gehabt dadurch. Von daher vorsichtig optimistisch mit großer Gefahr im Hinterkopf, die ich immer zurückpushe und dränge. Priest gegen Balor, ich weiß nicht, wie es dir geht, das lässt mich jetzt schon brutal kalt, weil Balor einfach nicht gut dargestellt wurde. Das ist, meine Damen und Herren, einfach das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Das macht keinen Sinn, dass du sie splittest, weil einfach Priest, der deutlich stärkere ist und Balor einfach ein Creep ist, der PlayStation spielt und Bock hat auf eine deutlich jüngere junge Dame, die ja mehr Interesse hat an einem Mexikaner als auf ihn. Von daher weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist für Priest. Undankbar, muss ich sagen. Der wird sich auch denken, ja super, danke für nix, Hunter. Aber auch hier, man hat ein Stable hinter sich und man hat zumindest mal Ansätze, um daraus eine neue Blutfehde zu machen. Und so würde ich das Ganze einfach mal dir hinwerfen und bin sehr gespannt, wie du das Match und ja die Folgen davon analysierst. Ja, vielen Dank. Ich sehe es tatsächlich positiver als du. Und zwar fast alles, bis auf die Zukunft von Priest. Da bin ich tatsächlich vollkommen bei dir. Also ich habe versucht, das ganze Gunther-Geseiere von wegen, ich bin aus gutem Hause und so mal wegzulassen. Und habe es versucht als nur Match um des Matches willen und so ein bisschen sogar aus der Perspektive des alten Gunthers zu sehen. Und WWE hat es mir da auch leicht gemacht, denn das Hype-Video vor dem Match, das war typisch Ringgeneral. Da war alles, als ob es dieses gute Hausgesülze nicht gegeben hätte letzten Endes. Und da dachte ich, okay, man hat es wohl verstanden oder keine Ahnung. Man macht ja gerne mittlerweile Sachen bei WWE wieder vergessen, als dass es die nie gegeben hat. Vielleicht ja auch diese Ich-bin-aus-gutem-Haus-Sache. Wenn man das so versucht zu sehen, so durch die Ring-General-Brille, passte hier, finde ich, tatsächlich vieles. Gunthers Entrance war eigentlich wie immer. Und er hat auch geworkt, wie immer, finde ich. Und dass ihm da die Brust aufgeplatzt ist, was relativ früh schon der Fall war, ich fand, die sah auch schon zu Beginn an so ein bisschen angeschlagen aus. Also da habe ich, das ist mir, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich meine, als das Match losging, dachte ich, irgendwie sieht da das alles nicht original aus auf der Brust. Keine Ahnung. Aber das stand ihm gut zu Gesicht, auch als er das Blut gesehen hat und sich dann quasi übers Gesicht gewischt hat mit der Hand, das Blut da verwischt, das tat ihm auch wieder gut und so. Also das war der alte Gunther Ringgeneral Gunther, will ich mal sagen. Und er hat auch sehr stiff geworkt. Das Match fand ich, also ich bin mir sicher, also ich gebe hier 3 3/4. Man kann auch über 4 vielleicht streiten. Ich bin mir sogar sicher, dass Meltzer 4 geben wird irgendwie. Weil dafür hatten wir eine erfrischende Länge mit, ich glaube, 16,5 Minuten. Ich will mal kurz verifizieren. Ja, 16,40. Und es war eben stiff. Es gab die Chops, Gunther hat sein spektakuläres Moveset rausgeholt und hat es auch entsprechend gesellt. Also das war ein Slugfest, das man noch etwas intensiver sicher hätte erzählen können. Was aber so war, wie ich es eigentlich wollte. Es war das Match, das ich erwartet habe. Vielleicht nicht ganz so großartig, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich bis richtig, richtig gut. Für mich tatsächlich in Bezug auf das Wrestlerische mit dem Knight gegen Logan Match of the Night. Also zwischen diesen beiden läuft es dann. Vielleicht kann man noch, Punk und Drew ist kaputt gemacht worden durch Rollins. Also diese beiden Matches sind für mich die stärksten. Im Main Event, da kommen wir gleich noch zu, packe ich hier übrigens nicht in the Mix sozusagen. Ich sage natürlich auch gleich warum. So, das Einzige, wo man hier drüber streiten könnte, ist, dass Gunther sozusagen nicht so dominant den Titel geholt hat, wie er früher seine Matches geworkt hat. Du hast es sehr schön gesagt, aus dem South of Heaven wäre er definitiv nicht ausgekickt. Also er hat nicht mal Anstalten gemacht, da auszukicken, so wurde es uns erzählt. Damien Priest sah hier hochgradig bescheuert aus, dass er quasi Gunther aus der Middle of the Ring schön zum Rope hat rollen müssen. Auch Gunther hat da, finde ich, sehr versagt, weil es wäre überhaupt nicht schwer gewesen, nach diesem Move da so ein bisschen hinzurollen. Also er ist im Ring liegen geblieben und ich verstehe nicht, warum. Er hätte locker kurz eine Rolle noch machen können, dann wäre er beim Ringseil geblieben. So sah Priest extrem bescheuert aus, als er ihn da hinrollen musste. Nicht so gut gelöst. So, dann war auch klar, dass es den Eingriff geben würde. Der kam dann auch. Und ich dachte schon, als es Finn war, dachte ich, oh nein. Manche haben im Board gesagt, dass Finn vielleicht schon beim Mädelsmatch eingreifen könnte. Dass Dominik vielleicht bei Rhea bleibt und unser Creep Finn greift ein zugunsten von Liv. Und dann haben wir Finn und Liv gegen Rhea und Dom so ungefähr. Und da war mein Gedanke, ja, vielleicht. Aber dafür ist Balor beim besten Willen nicht groß genug, was das Standing derzeit angeht. Und als er dann hier eingegriffen hat, dachte ich, oh nein. Also es war vollkommen klar, dass Gunther das Match danach gewinnen würde. Und dann war auch vollkommen klar, dass Priest damit aus dem Main Picture erstmal raus ist. Denn dann heißt es, welcome to the Midcard für Priest. Wenn er jetzt nämlich gegen Balor fehlen muss, dann weiß er, was die Stunde geschlagen hat. Und das finde ich super schade übrigens. Also Priest hat bei mir echt an Gewichtung gewonnen. Bei mir auch, definitiv. Aber ich sehe das, versuche es auch positiv zu sehen. So ähnlich wie L.A. Knight sehe ich auch Damien Priest als so eine Art Overachiever an. Das sind zwei, die unter Vince niemals irgendwie in Richtung Title Picture gebookt worden wären. Und wenn, so wie es bei Priest ja auch war, beim US-Titel, dann eben 0815. Und die beiden haben sozusagen das gezeigt, was unter Hunter eben möglich ist. L.A. Knight, Mania-Match, SummerSlam-Match, Titelgewinn und Priest, Mania-Titelgewinn und SummerSlam-Titelmatch als Co-Main-Event. Also, was ich damit sagen will, es geht jetzt ins zweite Glied, aber sie haben mehr erreicht, als viele ihnen wohl bei WWE zugetraut hätten. Und ich finde, Priest gehört auf Sicht auch in die Midcard. Priest ist für mich tatsächlich kein Main-Eventer, obwohl er sich deutlich gemausert, obwohl er richtig gut ist, obwohl ich auch was in ihm sehe. Aber für mich ist das so ähnlich wie mit Drew. Die Aktien steigen, aber ist eben kein Roman, ist auch kein Punk. Und ja, wohl auch kein Cody, obwohl ich bei Cody ja eh immer eine ganz andere Sichtweise habe. Und deswegen finde ich es okay, weil ich sehe einen Gunther immer noch über Priest in so ziemlich jeder Hinsicht. Aber darüber gebe ich dir recht, kann man streiten. Ja, kann man mittlerweile vielleicht streiten. Aber ich verstehe zumindest, was Hunter da jetzt vorhat. Und ich sehe auch, dass Priest jetzt in die zweite Reihe geht. Ich verstehe jeden, der sagt, das ist schade. Ich kann es aber nachvollziehen, weil Priest ein Overachiever ist mittlerweile bei WWE. Das hätte man ihm so nicht zugetraut und ich freue mich einfach für ihn. So, was jetzt die Regentschaft von Gunther angeht, bin ich vorsichtig optimistisch tatsächlich. Wenn man da jetzt wieder die Ring-General-Story ballert, ist es okay. Und dass du jetzt Priest ein bisschen schützen wolltest, ist ja auch in Ordnung. Wenn du Gunther jetzt wieder dominant dastehen lässt, kräht da kein Haar nach, wie er gewonnen hat. Da er eh so ein bisschen heelig drauf ist, kann auch ein bisschen mit Glück gewinnen. Also quasi, es war ja kein Heel-Move, den er gemacht hat. Ja, es war ja nur das Implodieren des Feindes-Stables so. Ja gut, dann nutze ich das eben aus. Ja, dafür bin ich ja Profi. Also es bricht ihn jetzt nicht den großen Zacken aus der Krone, glaube ich. Kann man Storyline-mäßig verkaufen. Ja, das dazu. Ich wollte noch irgendwas sagen. Leider fällt es mir jetzt gerade nicht ein. Ja, das war's. Okay, ja, also ich wollte, das Einzige, was ich noch da irgendwie dazu sagen will, für mich ist halt Damien Priest gegen Finn Balor keine Fehde, die auf einem PLE darf oder auf einem Pay-Per-View. Ja, Midcard, wenn überhaupt da, ne? Also zweites ja. Match des Abends. Also, ja, oder Monday Night Raw, ganz ja, ehrlich. Dafür ja. ist Finn Balor einfach, das ist ein Jobber. Das ist einfach ein Arch, das ist ein Arch-Roof, der ja. einfach Witze macht Backstage und zockt. Also, ja, wie gesagt, ich stimme dir in allen Belangen zu, vor allem die Sache mit Damien Priest, als Overachiever bei Triple H und die zweite Personalie ist mir jetzt entfallen, leider. Aber Knight, das, LA Knight. Genau, LA Knight, genau, vielen Dank. Da muss ich sagen, hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Ja, dann würde ich sagen, Main Event. Ja, bitte, auf keinen Fall das Segment mit R-Truth und Jelly Belly, was auch immer. Das bitte auf keinen Fall. Nee, kann ich gar nicht, weil ich habe im Strahl gekotzt. Von daher, ja. ich hab natürlich hin und wieder auch auf die schöne Zeitleiste geblickt, um zu wissen, ob ich auf jeden Fall der Zeit bin. Und ich habe gewusst, ein Match ist noch. Und dann schaue ich auf die Zeitleiste, steht da, fast eine Stunde noch. Und ich so, what? Dann habe ich erst mal gespult, habe ich noch mehr gespult, habe ein drittes Mal gespult, bis ich dann 10-mal gespult habe und gesehen habe, okay. Promo-Video habe ich erstmal gespult und irgendwann kam die Entrance von Solo alleine und dann waren wir irgendwie im Shuttle-Bus von Cody Rhodes und ich so, puha, okay, der hat noch einen weiten Weg und sein Hund ist dabei, Pharao, mit seinem letzten TV-Auftritt, der Hund wird wohl etwas älter und er geht und gibt dem Hund einen Kuss und er spaziert noch mehr. Und genau, wo ich es spulen wollte, ist Arn Anderson da. Und ich so, oh cool, okay. Und dann habe ich mir gedacht, was? Er hat einfach gesagt, ja, du pass auf, du bist verdient Champion. Ich habe meine Kontakte spielen lassen. Kevin Owens und Randy Orton sind hier. Oh je. Aber er hat die Namen noch nicht genannt, oder? Nee, ja, er hat gesagt, du hast noch Freunde übrig oder irgendwas. Du hast noch Freunde übrig. Oh Gott. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich habe sogar in Cody Rhodes Augen gesehen, dass er irgendwie so, boah, nee, das ist nicht gut, das fühle ich gerade gar nicht. Ich habe mich ein bisschen von Cody erholt, tatsächlich die letzten Wochen, aber er hat hier alles ausgepackt, was ich halt an seinem Charakter überhaupt nicht mag, an seinem Gimmick vielmehr. Ob er so ist, weiß ich nicht. Der Hund ist sehr süß, muss ich sagen, ziemlich cooler Hund, aber ich bin auch froh, dass er nicht in der Halle war wegen Feuerwerk und Co., haben wir ja schon eine Vorgeschichte dazu. 100% war das der einzige Grund, ja, sonst hätte er ihn mit an den Ring gebracht. Genau. Und Cody kommt auf den Ring, dauert alles super lange und ich schaue auf die Zeitleiste, okay, eine Stunde ist nicht mehr, es sind jetzt noch eine halbe Stunde. Und jetzt kommen wir endlich dann zum Match und natürlich wartet hier jeder auf die Eingriffe. Und für mich war dieses Match, um mal vorwegzunehmen, man hat hier versucht, Cody Rhodes gegen Roman Reigns 2 zu bringen von WrestleMania. Hat man nicht geschafft und der Grund für mich ist der, den wir angedroht haben. Solo Sikoa ist noch nicht so weit. Man hat es auch im Promo-Video von Cody Rhodes gezeigt. You're not ready, kid. Ohne jetzt den Wrestlerischen. Es ist zu früh. Es ist leider echt ein blöder Zeitpunkt. Gleichwohl, ich habe dann ziemlich an Spaß und Unterhaltung gewonnen, nachdem 20 Minuten des Matches vorbei waren. Also ich muss sagen, es hat sich super gezogen. Es hat sich richtig lang gezogen. Ich gehe auch übrigens auch mit Match of the Night. Ich glaube, ich gebe es LA Knight und Logan Paul, weil ich mit Gunther und dem Finish nicht so einverstanden war. Aber hier, dieser Main Event hat auf jeden Fall nichts da verloren mit Match of the Night. Dennoch war ich dann unterhalten, weil sie haben halt wirklich ein bisschen für Abwechslung gesorgt, sage ich mal. Also es kam natürlich dann dazu, Tamatonga und Tongaloa haben eingegriffen. Und dann hat endlich, ja, Arn Anderson Unterstützung hat gewirkt. Kevin Owens und Randy Orton kamen heraus, einen langen Weg hatten sie vor sich, konnten die beiden erstmal loswerden. Dann haben Rhodes und Solo wieder ein paar Finisher ausgeteilt. Ich habe nichts gekauft, leider, muss ich sagen, auch wenn die Sequenzen eigentlich ganz cool waren. Die Stahltreppe wurde involviert, also man hat auch stiff gearbeitet in dem Fall. Und dann kam Jacob Fatu und um ehrlich zu sein, journalistisch natürlich jetzt ein Totalausfall. Ich habe keine Ahnung, ob diese Beinverletzung echt ist. Ich hoffe mal, dass das Super-Selling war. Ich habe jetzt persönlich bei diesem Splash nicht irgendwie entdeckt, dass er vielleicht unangenehm raufgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen hast. Nee, aber ich bin mir sicher, dass es Selling war. Das war überragend. Ja, großartiges Selling. Er hat natürlich wieder geliefert. Also der Mann, wenn er reinkommt, das macht halt super Spaß, aber überstrahlt halt den guten Solo Sikoa beziehungsweise den Tribal Chief Light. Dann natürlich die Sache, auf die wir ja gewartet haben. Die ersten Klänge des leider neuen Themes von Roman Reigns. Ich fühle es noch nicht ganz. Ich vermisse das alte jetzt schon. Und der Tribal Chief, Original Tribal Chief, kommt tatsächlich heraus. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es war cool, ihn zu sehen, aber der Monster Pop war es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist mit dem offenen Stadion. Aber ich habe halt wahrscheinlich auch hier zu viel erwartet, ist halt mein Problem. Und die Kommentatoren machen hier für mich etwas, was ziemlich dämlich war. Sie versuchen uns nochmal Spannung reinzubringen. Ja, für wen ist er denn da? Auf wen wird er losgehen? Ich so, Leute, come on. Er will jetzt nicht random Solo Sikoa unterstützen, nachdem man die ganze Zeit seinen Namen beschmutzt hat. Er geht rein, Superman Punch, Spear, blickt Cody an, nickt auch ein bisschen so, ja du, ich mag dich nicht, aber die Sache hier ist so ein Ding, du hast mich besiegt bei Mania, fair enough. Cody packt dann die Crossroads aus und blickt die ganze Zeit Richtung Roman. 1, 2, 3, Cody Rhodes verteidigt, wie erwartet, die WWE Championship. Und Roman blickt die ganze Zeit hin, so ein Grinsen ein bisschen, auch überlegt. Und ja, das war dann der Main Event von SummerSlam. Ich sag's mal so, für mich ein super, also zart wieder, um das auszubauen. Die ersten 15, 20 Minuten waren viel zu lang und sie konnten es nicht tragen. Das ist SummerSlam, ja. Solo ist noch nicht so weit. Es ist einfach noch immer der junge Enforcer, der ja, möchte gerne. Es ist so, wie es ist, leider. Gegen Ende hat es mir dann Spaß gemacht, weil irgendwie, ja, Eingriffe und alles und du wartest natürlich auf die Rückkehr von Roman, deswegen hat mir das eigentlich, hat mich das unterhalten. Und die Zukunft hier auch, ja, was machst du jetzt? Gehst du auf Wargames? Gehst du auf Roman Reigns gegen Solo Sikoa, was für mich zu schwach wäre, tatsächlich, ein Einzelmatch der beiden? Ist Roman jetzt mal länger da? Oder ist er jetzt wieder 2-3 Wochen weg? Und für Cody, ja, heißt es wohl Randy Orton, auch wenn hier noch nichts angedeutet wurde, ist, glaube ich, aber für mich irgendwie das Logischste. Was halt auch, puh, da werden wir beide wahrscheinlich ein Thema haben damit, aber dazu kommen wir noch. Dinge, die mir hier nicht gefallen haben, ist halt tatsächlich noch immer irgendwie Cody in dieser Rolle, so, ja, ich bin der Superman und mit dem Hund und Arn Anderson, ich weiß nicht, ob das eine Stunde dauern muss, Leute. Also, da wird sich Sammy und Braun auch denken, naja, hätten wir um 5 Minuten kriegen können von dem Spaß. Unterm Strich macht es wohl Sinn und es ist eigentlich, glaube ich, das so passiert, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, was wir so auch angedeutet haben. Es kommt zu früh und du hast dich in eine Sackgasse gebuckt, indem du Solo diesen Main Event gibst, für den einfach noch nicht bereit ist. Und du hast ihn verlieren lassen, cool, natürlich mit super vielen Eingriffen, okay, das heißt, du schützt ihn ein bisschen, aber er hat verloren. Und Roman Reigns, ja, ähnlich wie bei Damian Priest und Finn Balor, muss ich sagen, ist halt einfach eine ganze Klasse über Solo anzusehen, vielleicht nicht so krass, weil Finn Balor für mich im Moment ein Geek ist. Aber ein Einzelmatch darfst du da nicht bringen. Und jetzt braucht es echt ein Riesensegment für Solo, um das für mich ja tatsächlich interessant zu machen. Also ich habe Bock. Also wenn sie sagen, ja, Wargames, Origin Bloodline gegen neue Bloodline ohne Aufbau, kaufe ich. Aber da war mehr drin, wenn du den ja nimmst. Aber ich möchte da Triple H irgendwie in Schutz nehmen. Es war wohl an der Zeit. Es war wohl konsequent. Es war wohl richtig. Und auch mit Cody Rhodes, was halt überhaupt nicht my cup of tea ist, auch mit ihm machst du alles richtig. Die Fans sind da und er ist das absolute Posterboy. Ich habe es immer gesagt, wenn du da irgendwie im Keller dir den absoluten Babyface von WWE zusammenbraust, kommt John Cena heraus oder Cody Rhodes. Und das ist für WWE auch vollkommen in Ordnung, fair enough. Es verkauft sich alles wahrscheinlich blendend. Aber wird natürlich jetzt im Hinblick auf die WWE Championship etwas langweilig für mich. Wie gesagt, vielleicht kann Orton als Viper und Heel das Ganze spannend machen, aber die Matches, puh, wenn da halbe Stunde Randy um Orton, wenn Orton um Rhodes kreist und hin und wieder einen Stomp auf die Hand abliefert, oh, das wird spannend und viel Vorspulgefahr. Aber um mal hier zu bleiben, das Ende war unterhaltsam, aber bis dahin habe ich gestruggelt, muss ich sagen. Also ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen gespult, um diese Katze aus dem Sack zu lassen. Aber mal sehen. Ich freue mich über Roman, habe aber auch hier einfach vielleicht zu viel erwartet. So würde ich für mich mal den Main Event zusammenfassen. Ja, vielen Dank. Ich bin tatsächlich über weite Strecken bei dir und möchte jetzt bei der Besprechung des Matches tatsächlich gar nicht zu weit in die Zukunft gucken, denn wir haben ja noch den Wochenrückblick, der dann wohl Donnerstag oder Freitag kommen wird. Und da haben wir dann die Raw-Ausgabe und da wird dann manches vielleicht auch klarer, wobei das ja eher eine Smackdown-Geschichte werden dürfte. Aber vielleicht wird bei Raw auch schon ein bisschen was angedeutet, woraus man dann Schlüsse ziehen kann, wie es vielleicht auch hier in Bezug auf Roman, Cody und Solo weitergeht, wenngleich das Schwergewicht sicher bei Smackdown über die Bühne gehen dürfte, was die künftige Storyline angeht. Ich habe mit diesem Main-Event eigentlich nur Probleme. Und das ist deswegen doof, weil ich ja in der Preview noch meinte, dass das wird schon richtig gut werden. Ich könnte mich richtig drauf freuen. Hatte mich ja auch drauf gefreut. Eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein. Dieses Zwischensegment mit R-Truth und so weiter. Da habe ich ja eben gerade so Jelly Belly gesagt. Meine Güte, mir ist eben erst bewusst geworden, wie man das ja übersetzt. Also bitte, ich hätte auch Jelly Kelly, weil irgendwie Jelly wusste ich, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Das war jetzt kein Bodyshaming oder so ein Schwachsinn, weil mir wurde eben erst klar, wie man das übersetzt. Also bitte, bitte hier nochmal die Klarstellung, es war nicht falsch zu verstehen, bitte. So, zum Match. Manches hat mich extrem genervt. Und manches tatsächlich nur in den Details. Und da leider die Details ja manchmal mehr aussagen, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnimmt, habe ich mich gerade an den Details besonders aufgehangen. Und die kamen tatsächlich aber auch beide Details, die mir hier aufgefallen sind, am Ende. Und sie haben beide mit Roman Reigns zu tun. Deswegen würde ich diese Details erstmal weglassen und auf die Sachen zu sprechen kommen, die wirklich in die Augen springend sind. Chris hat es sehr schön gesagt. Er sagte, ja, also mit Cody bin ich eigentlich relativ cool geworden. In den letzten Wochen ging mir auch so. Bis hier zu diesem Match. Also wenn man das mal zusammenfasst. Cody sitzt in seinem Tourbus, geht raus, führt seinen Hund 30 Schritte spazieren, sieht sein komisches, also hat vorher damit einem älteren Herrn Smalltalk gehalten, der sagte, dass er noch Freunde hat, zieht dann ein merkwürdiges Kostüm an, setzt eine Maske auf, setzt sie wieder ab und geht in die Arena. Das war uns gefühlt 10 Minuten wert. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber hi, wie Chris schon sagte, da hat er aber alles rausgeholt, was ein Cody ausmacht. Sicherlich zum Teil, weil die Fans es so wollen bestimmt. Sicherlich zum Teil auch, weil man bei WWE glaubt, dass die Fans es so wollen. Und sicherlich auch zum Teil, weil Cody es so will. Da bin ich mir sicher. Also das will ich auch gar nicht negativ darstellen, aber Cody lebt das. Cody findet solche Inszenierung richtig, richtig das gut. Das steht 100% im Vertrag. 100%. Ganz sicher, ja. Das glaube ich auch. Ne? Und das will ich jetzt auch gar nicht so, Cody, der doofe Selbstdarsteller. Nee, kann man ja auch gut oder kann man schlecht finden, aber es ist eben Cody. Und Chris und ich haben damit Probleme, das sind unsere Probleme, die wir damit haben, aber das wurde jetzt wieder so richtig schön bespielt. Also Cody-Fans werden sagen, das ist doch Cody, super. Und die, die Cody nicht so mögen, werden sagen, ja, das ist Cody und deswegen finden wir ihn nicht so gut. Das wurde hier wieder bespielt. Das Zweite, was für mich in die Augen springt, war die Matchqualität. Das war nicht gut, muss man ganz deutlich sagen. Das war, Chris hat es auch so bezeichnet, eine Kopie von Reigns gegen Cody 2 in schlecht. Auf 50-fach kleinerer Stufe. Es war ein besserer Smackdown, was ich ein besserer? Es war ein Smackdown-Main-Event, muss man, finde ich, sagen. Also, es war genau wie die letzten Wochen. Du konntest die Uhr nachstellen. Es war klar, dass irgendwann die Gorillas of Destiny kommen würden. Dann war klar, dass Owens und Orton kommen würden. Natürlich nacheinander, damit du auch die Pop bei den Themes separat rausziehen kannst und das Ganze noch ein bisschen in die Länge strecken kannst. So kriegt man ja auch ein paar Minuten. Das Match war anstrengend. Die lagen auf dem Boden. Sie haben extrem viel Zeit zwischen den Aktionen gehabt. Es war genauso, nur ein bisschen schwächer, wie bei WrestleMania im zweiten Match dieses Jahr. Nur dann gab es eben diesen riesen Explosionshype von 1000 Eingriffen und einer Knalltür, die gezündet wurde. Und hier war es einfach kalter Kaffee. Gorillas of Destiny kommen, gähn. Owens kommt, behält nicht die Oberhand, gähn. Orton kommt, gähn. Die beiden haben alles im Griff, wollen Solo platt machen, gähn. Jacob kommt, wühlt alles weg. Für mich tatsächlich kein gähn, weil ich das immer wieder fresh finde. Und dann der Splash gegen Cody aufs Kommentatorenpult und sein Selling überragend. 100, also 99,9% bin ich mir sicher, dass das Selling war. Wie ein Irrwisch schleudert er dann noch die Stühle durch die Gegend und sagt, ich will ihn weiter fertig machen, aber mein Knie oder mein Schienbein verhindert das. Finish ihn jetzt, so nach dem Motto. Übrigens, Jacob gibt hier Solo die Anweisung, damit wir uns da richtig verstehen. Ja? Chris sagt, Solo ist noch nicht so weit. Ich sage, Solo ist nicht so weit. Er wird es auch nie sein, habe ich mehrfach schon gesagt. Er ist gut für das, was er ist, aber er ist kein Second Tribal Chief. Ist es einfach nicht. So, damit jetzt hier Cody das Match nicht verliert, hat man es, ach, eine Sache muss ich noch einschreiben, die fällt mir jetzt gerade ein. Ich muss es nicht, aber ich möchte es gerne, weil es das vorherige Match betrifft. Ich fand es super, super großartig, dass Damian Priest aus dem ersten Sleeper rausgekommen ist von Gunther. Fand ich mega. Und auch, dass er danach sich wie ein Irrer Finn Balor krallt und ihn bestrafen will und dann wieder in den zweiten Sleeper gekommen ist. Das war cool. Ja. Das war richtig gut. Also hat mein Priest auch richtig was mitgegeben, finde ich. Das war ein richtig gutes Stärken seines Charakters. Das war auch geil gesellt von Priest, fand ich. Das war nur, weil ich jetzt gerade Jacob Fatu-Selling so lobe, wollte ich auch Priest hier die Props auf jeden Fall noch geben. Ja, also bevor jetzt aber Solo den Samoan Spike ansetzen wollte, weil Cody aus dem ersten Versuch natürlich ausgekickt ist, kam dann ja ein Geräusch. Ich weiß gar nicht, was es für ein Geräusch war. Es sind wohl die neun ersten Klänge des Themes von Roman. Der Pop war, fand ich, ziemlich groß. Chris hat ihn nicht so intensiv wahrgenommen. Ich habe ihn stärker wahrgenommen tatsächlich. Aber was mir dann sofort negativ aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es bei WrestleMania auch schon so war. Ich glaube nicht. Ich habe aber auf jeden Fall nochmal nachgeguckt und das ist safe. Sie haben sein Theme geändert. Und ich finde, sie haben es verschlimmbessert. Ich finde, das ist ein wir wollen es jetzt noch epischer und cooler machen als das originale Theme. Und ich habe es mir auf YouTube schon mal angehört, jetzt die neue Version, weil sie ja durch die Zuschauerreaktion doch sehr ist das Theme in den Hintergrund getreten, man hat es gar nicht richtig hören können. Ich finde es total schlecht. Also nicht total schlecht, weil es eben noch viel vom alten, original geilen Theme hat. Aber die Variation dieses Themes ist wohl von den neuen Musikern gemacht worden. Die finde ich sowieso häufig daneben hauen. Ah, gefällt mir gar nicht. Also das hat für mich viel von der Epic genommen. Gerade deswegen, weil man die Epic versucht hat, noch zu stärken. Und das ist schwierig. Wenn du etwas, was überragend funktioniert hast, nochmal versuchst, besser zu machen, geht das meist nach hinten. Oder wie wir Klempner sagen, nach fest kommt ab. Und hier habe ich das Gefühl, dass beim Theme zumindest die Schraube überdreht wurde. Viele werden es anders sehen. Ja, ist ja auch immer Geschmackssache. Und ich will das jetzt auch gar nicht so als ein Fakt darstellen, ganz sicher nicht. Es war nur etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, oh, so ein bisschen von dem Comeback-Pop hat das ja schon jetzt genommen bei mir. So, dann lief alles wie gehabt. Roman kommt rein, schaltet Solo aus und geht aus dem Ring. So, Cody kriegt das mit, setzt sein Finisher an, den Crossroads. Und ich dachte, okay, Roman, guck ihn an, bitte, ist okay. Aber bitte nicke nicht. Und er hat genickt. So, und da war für mich klar, oh fuck, wir kriegen jetzt Roman Babyface Standardversion. Man hat's versucht, so in der Tribal Chief Ära zu lassen. Er hat entschlossen geguckt, er hat Ich bin der Mann mäßig geguckt, aber er hat Cody zugelegt. Und das war für mich so ein, ja, du hast mich geschlagen, du hast es verdient. Ja, ja, wir werden uns noch wiedersehen, aber so heute auf diese Art wirst du den Titel nicht verlieren. I acknowledge you, so nach dem Motto. Und das war für mich, es war wirklich nur eine kleine Geste. Und ich verstehe alle, die sagen, ey, nur übertreib mal nicht mit dieser Geste. Aber für mich war das der Tropfen zu viel. Für mich ist das dieser kleine Aspekt, der die Grenze vom schmalen Grat zum saucoolen Tribal Chief hin zu langweilig Roman Reigns 2015 bis 2019 vielleicht überschreiten kann. Wie gesagt, muss es nicht. Vielleicht sehe ich da zu viel. Aber dieses Nicken könnte der Anfang des Standard-Babyfaces sein. Und er hat es ja auch nochmal gemacht. Er hat ja zweimal genickt. Auch beim ersten Mal war der Psycho-Opa da hinten im Hintergrund, der da irgendwie mit hochrotem Kopf aus der Zuschauerreihe, was weiß ich, was er da für einen Schrott gemacht hat. Da ist dann Roman irgendwann schnell weitergelaufen, damit Opi aus dem Bild rausgeht. Aber dann hat er nochmal genickt, als er da auf dieser Kurve sozusagen angelangt war im Entrance-Bereich. Und da dachte ich, okay, zweimal nicken. Das erste Mal war mir schon zu viel, das zweite war mir viel zu viel. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich überhaupt sagen möchte mit dem, was ich gerade erzählt habe. Vielleicht rede ich auch nur wirres Zeug. Aber dieses Nicken war für mich too much. Das war für mich der Weg Richtung Babyface. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Er sieht auch sehr, sehr skinny aus. Im Gesicht mir fast schon ein bisschen zu skinny, fand ich, Roman. Also er sah, fand ich, nicht so geil aus, wie er bei seinem Comeback 2020 aussah, was ja fast zur gleichen Zeit war, seinerzeit. Es war zur gleichen Zeit, es war SummerSlam 2020. Ja, tatsächlich, ja. In der MT Dings Arena, in der Thunderdome-Zeit, kam er da zurück. Und da hat er mir tatsächlich besser gefallen. Er sieht irgendwie nicht so, weiß ich nicht, nicht so, ich will nicht sagen, er sieht nicht so gesund aus. Das ist hoffentlich falsch, weil wir alle kennen ja Romans Vorgeschichte. Also er sieht skinny aus und mir im Gesicht ein bisschen zu skinny. Aber auch da bin ich mir sicher, da muss ich jetzt mal den Ball flach halten, das muss gar nichts sagen. Aber es geht so in Chris' Gefühlskiste rein. Irgendwie fühlt es sich komisch an. Also ich habe es irgendwie nicht gefühlt, keine Ahnung. Ja, genau, ich auch nicht. Ja. Ich habe es nicht gefühlt. Und das ist, also es kann alles ja noch kommen, aber es fühlte sich zu sehr jetzt an Teebeutel, WrestleMania aufkochen, Tribal Chief auch aufkochen. Ja, weil du machst es halt dann irgendwie so, das hat schon so schön kulminiert bei Mania und irgendwie wärmst du es halt wieder auf. Ja. Ich hätte Cody und Roman überhaupt nicht miteinander interagieren lassen. Überhaupt nicht. Am besten Cody gewinnt einfach nur wegen der Ablenkung der Entrance-Music und verpisst sich dann und Roman kommt dann heraus und verpasst Solo und Spear und mit ihm endet die Show. Cody gegen Roman Reigns ist zu Ende erzählt, in einer Art und Weise, die nahezu perfekt war. Das jetzt nochmal aufzuwärmen, ist total schwachsinnig. Ja, oder du machst es so, das hätte ich zum Beispiel gut gefunden, Roman kommt, fertigt Solo ab, aber nicht damit Cody gewinnt, sondern damit Solo nicht gewinnt. Verstehst du? Also er kommt, macht Solo platt und geht. Er dreht sich auch nicht mehr um. Und erst recht nickt er nicht. Er geht einfach. Er würdigt Cody keines Blickes. Er guckt Solo an, bevor er geht. Und dann geht er. Kein Blick zu Cody. Denn da machst du wieder einen Bezug zum WrestleMania-Ding, das auserzählt ist. Damit wärmst du jetzt wieder was auf. Und in die Richtung wird es jetzt erstmal nicht gehen. Es wird jetzt gehen, Roman gegen Solo und Cody, jawohl, wie du sagtest, hoffentlich gegen Randy. Und deswegen war dieser Blick auch noch unnötig in Bezug auf die weitere Storyline-Entwicklung. Er war unnötig, weil du was aufwärmst, und er war unnötig, weil du wohl auch mit Cody gegen Roman jetzt erstmal nicht gehen wirst. Und deswegen, wenn du es so machst, Roman, komm, hau Solo platt und geh. Ohne umdrehen, ohne nicken. Nichts davon ist leider passiert. Er drehte sich um, er nickte sogar zweimal. Und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Das möchte ich hier aber nicht weiter aufgreifen, denn wir haben ja noch einen Podcast diese Woche, wenn alles klappt. Und da haben wir noch genug, um ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Aber Chris und ich haben es nicht so richtig gefühlt, tatsächlich. Wir sind sehr gespannt, Achtung, Influencer, wie ihr es empfunden habt. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, denn das soll für den Algorithmus gut sein. Ich verstehe immer nicht, warum, aber viele Kommentare sind wohl viel gut. Ja, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber ich und abonnieren. Ja, genau, abonnieren. Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns einen Daumen hoch da. Alter, dass diese Leute sich nicht schämen, ja, aber das sagen die ja alle, habe ich gelernt. Ja, und jetzt will ich auch mal mitmachen, ja. Lasst uns doch mal ein Like da und abonniert uns und followt uns auf, wo immer wir sind. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, ja, keine Ahnung. Überall. Wir sind überall. Und schreibt viel, denn wer viel in den Kommentaren vorweisen kann, der 100 pro rückt der in irgendwelchen Algorithmen ganz nach oben. So, das habe ich mir jetzt sagen lassen. Und jetzt habe ich einmal meine Seele genauso erbärmlich verkauft. Und ich kann sagen, es fühlt sich so erniedrigend an. Props an alle. Nee, Verachtung an alle, die das jedes Mal raushauen. okay. So, sorry, nein, auch keine Verachtung, einfach nur Ignoranz. Ich will dazu mich gar nicht positionieren. Und ja, Chris, das war der SummerSlam. Wir haben dann jetzt, glaube ich, noch bei Raw einiges, was uns erwartet. Wir werden hoffentlich relativ schnell mit der Review kommen. Ich hau mal unsere Technik an, wie es bei denen aussieht am Heiligen Sonntag. Vielleicht kommt Sonntag, vielleicht kommt Montag, vielleicht kommt Dienstag. Irgendwann wird es hoffentlich kommen. Es geht, je schneller, desto besser. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die Schlussworte, Chris, die kommen wie immer aus München. Vielen Dank. Ja, also ich bin tatsächlich jetzt ohne Spaß auch irgendwie gespannt, wie die Leute es fanden. Muss man jetzt nicht mit Kommentaren unterstreichen gern. Ich werde das sicherlich anders auch mitbekommen. War auch interessant, mal diesen Drink zu probieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr auf Verkostungen Lust habt. Wenn ihr wollt, dass wir Sachen testen, gerne in die Kommentare. Genau. Und geht auch auf alle diese Produktanbieter zu und sagen, hey, wenn ihr uns das schickt, dann sagen wir, es ist richtig geiler Scheiß. By the way, hier ist unsere Bankverbindung. Ja. Genau, also ihr wisst, wie das läuft. Patreon werden wir beide uns auch noch irgendwie drum kümmern, dass ihr uns Geld schicken könnt. Das Projekt. Herrlich. Nee, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bin auch gespannt, wann das rauskommt und freue mich auch auf die kommende Woche. Wir gehen Richtung Bash in Berlin, glaube ich. Also das ist ja dann auch wahrscheinlich eine Situation, wo man das gut runterschauen kann. Es wird ja zu einer sehr guten Sendezeit ausgestrahlt werden. Von daher ist viel passiert, viele Veränderungen und mal sehen, was für ein Tempo Triple H geht. Jetzt kommt ja eigentlich mal Pay-Per-Views, die, ja, ich möchte sie mal nicht in den ersten Rang setzen mit Mania, aber das ist dann immer sehr interessant und da freue ich mich drauf. Bin tatsächlich sehr gespannt und freue mich da, mit dir drüber zu sprechen in den nächsten Wochen. Ja, ich freue mich da auch drauf und freue mich auch, wenn ihr wieder reinschaltet hier auf dieser Welle. Und das ist ja, wie gesagt, schon nächste Woche, wenn alles glatt geht, der Fall bei der ganz normalen Wochenrückblick-Ausgabe. In diesem Sinne sagen Chris und ich herzlichen Dank, wünschen euch einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche, wann auch immer ihr das hier hört. Und macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.